Schönen guten Tag zum ersten Podcast für derwesten.de. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, absolut. Perfekt. Perfekt, fantastisch. Ich hab mir lange den Kopf zerbrochen, wie das Intro hier aussehen könnte. Nicht nur du. Ich bin der Gregor Katsios. Ich bin freier Journalist und tätig unter anderem bei Game One als Redakteur und mache dort Podcasts, wer das vielleicht mal hier und da mal gehört hat, was ich dort online gestellt habe in den letzten Monaten. Bestimmt. Und wir sind alle froh, dass der Gregor heute sich die Zeit genommen hat, hier quasi als Gast da in unserem Podcast mitzuwirken. Podcast-Messias. Ja. Gast da. Aber natürlich bin ich hier nicht alleine, sondern ich habe mir mitgebracht die Nicole. Man kennt mich vielleicht sogar von einigen Artikeln auf der Seite so, aber jetzt hört ihr mich auch mal. Hallo. Ja, da sind die alle bestimmt alle sehr, sehr gespannt gewesen, dass Nicole sich auch endlich mal hier akustisch betätigt. Ja, die Stimme hinter der Schreibe. Die Stimme, auf die jeder gewartet hat. Und natürlich dem Jafar oder Mirkafar oder wie man es ausspricht. Oder Jamal. Oder Jamal oder nicht Jamal, je nachdem. Das ebenfalls so. Von der Westen ein freier quasi Praktikant, Mitarbeiter und bester Freund der Redaktion. Ja, allerbester Freund. Allerbester Freund. Allerbester also Freund. Hat auch ein sehr schönes Thundercats-T-Shirt an. Ja, das ist gebrandmarkt eigentlich. Ja, frisch von play.com haben wir alle, glaube ich, irgendwie hier. Nein, ich nicht. Ich brauche es noch. Ja, du hast dafür den schönen Dragon Age-Pulli an. Also. Ja, ab der ersten... es nur als Werbegeschenk gibt. Nein, natürlich nicht. Ab ersten Advent, gleich mal Werbung machen, ab ersten Advent unser tolles Weihnachtsgewinnspiel. Mal reinklicken, vielleicht könnt ihr ja auch einen tollen Dragon Age Pulli gewinnen. Boah, geil. Ja. Also ich werde nicht bevorzugt behandelt, wenn ich da reinklicke. Du kriegst das doch sowieso alles umsonst. Ja, aber das ist ja aber nicht keine Dragon Age Pullis. Ich musste kämpfen dafür, dass ich das Spiel wenigstens bekomme. Wohl habt ihr einen in S hier? Ja, das ist S, was ich hier trage. Oh, das könnte dann ja vielleicht sogar noch passen. Ja, wir haben auch normale Größen. Also ach, so ist das ist schön. Ja. Ich hätte ja fast schon was gesagt, hier Werbung machen auf dem Podcast, aber es ist ja ein Podcast für derwesten.de. Ja. Dementsprechend passt es ja alles ganz gut. Da könnte vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Werbung rein. Ja. Aber kurz, um mal zusammenzufassen, warum wir uns jetzt hier zusammengesetzt haben. Wie ihr vielleicht verfolgt habt auf derwesten.de oder natürlich in der ganzen Spieleberichterstattung, das große vorherrschende Thema in den letzten Wochen, Monaten möchte ich nicht sagen, aber in den letzten Wochen ist natürlich Call of Duty, nicht mal Call of Duty 4? Nee, Call of Duty Modern Warfare 2. Früher war nur Modern Warfare 2, aber da haben sich die Leute gesagt, nee, wir brauchen Call of Duty noch davor. Ist quasi, ja, eigentlich in dem ganzen Weihnachts-Super-Duper-Special-Spiele-Output immer noch der größte Titel, der dieses Jahr rauskommt. Die Fortsetzung zu einem der erfolgreichsten Shooter aller Zeiten. Gemacht von Infinity Ward bei Activision. Infinity Ward sind es, ne? Ja, Infinity Ward. Da gab es natürlich im Vorfeld schon sehr hohe Erwartungen, weil der erste Teil wurde mittlerweile 13, 14 Millionen Mal verkauft, wird online immer noch wie blöde gespielt. Und das haben ja nicht allzu viele Spiele diesen Erfolgsgrad vorzuweisen. Dementsprechend gab es sehr viel Hype im Vorfeld über Call of Duty 2. Nicht nur positiven? Nicht nur positiven Hype, also da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und natürlich, seitdem es da ist, sind da immer wieder mehr Details bekannt gekommen und natürlich haben die Leute das mittlerweile auch selber gespielt und sich ein Bild davon gemacht, wie das aussieht, dass nochmal nicht nur in spielerischer Hinsicht da das Wellen geschlagen hat, sondern auch vom Inhalt her und die diverse Kontroversen mit sich gezogen hat. Und ich glaube, wir wollten die Gelegenheit jetzt mal nutzen, einfach mal, um hier eine Möglichkeit zu haben, die wir in Textform nicht so ausführlich machen können, die wir als Videoform nicht so groß und ausführlich machen können, dass wir einmal uns hier mal drüber unterhalten, was mit Call of Duty 2 eigentlich los ist. Ja, also ich glaube, der Titel hat es auch auf jeden Fall. Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, ja, genau. Sorry. Oder MW2, um mal Denglisch zu sprechen. Nein, aber ich glaube, der Titel hat es auch absolut verdient, weil ich sag mal so, wie gesagt, es ist eines der größten Franchises überhaupt, glaube ich, mittlerweile schon. Und der zweite Teil war natürlich sowas von gehypt, schon am Anfang des Jahres, alleine schon durch diese geniale Prestige Edition mit dem Nachtsichtgerät. Oh, ja, natürlich. Kein Kommentar. Ja. Das sogar funktioniert, wie ich rausfinden musste. Ja, ja? Ich habe es auch mal ausprobiert und es ist sogar besser als im Spiel. Ich kann mehr erkennen als im Spiel. Vielleicht musst du es aufhaben, während du spielst, kann ich mir vorstellen, damit du dann so die Geheimbotschaften erkennen kannst. Ja, super Nachtsichtgerät, ne? Ja, genau. So wie früher das in den Cornflakes-Packungen drin war, diese Code-Entschlüsselungstabelle. Kannst du dann vor irgendwas halten und konntest dann die geheime Message lesen. Vielleicht ist es ja dazu da. Wir vermuten es einfach. Genau, mal, ne? Genau. Ja. Aber ihr könnt es ja mal ausprobieren, wenn es funktioniert. Schreibt uns eine Mail. Ja. Aber genau das, was du erwähnt hast, eben, dass es diesen riesigen Hype im Vorfeld gab, das erste Spiel sehr erfolgreich. Das zweite wurde natürlich ohne Ende dann jetzt hochgelobt und im Vorhinein mit großen Special Editions angekündigt, mit dem realen Nachtsichtgerät mit dabei. Also jeder, der nicht wirklich mit Gaming was am Hut hat, für den klingt das schon sehr lächerlich. Und selbst für uns Gamer, die dann gerne sich Special Editions besorgen mit allem möglichen Pipapo, so ein dickes, fettes Nachtsichtgerät da mit dabei zu sein. Das Einzige, was ich da schade drin finde, ist, glaube ich, das passt nicht auf den Master Chief Kopf der Halo 3 Edition. Nee, passt nicht, nee. Nee. Auf den Soap McTavish Kopf der speziellen Prestige Edition aus Plastik. Genau. Sehr stabil. Eine Plastikbüste quasi mit dabei, ja, wo du das dann draufstellen kannst, damit du das griffbereit hast, wenn du mal nachts auf die Toilette musst oder so, ne? Oder ein Einbrecher da ist und man nachts das Gerät braucht. Ja, ne? Und so der auf die Toilette muss. So empfindet man solche Dinge. Alltäglich. Auch gut, ja. Nee, aber man hat ja wirklich gemerkt, es wurden ja ganze Spiele, auch größere Franchises, wurden ja tatsächlich nach hinten verschoben oder irgendwie auch 2010 geschoben, weil man Angst hatte, mit Modern Warfare quasi in einem Monat zu sein. Der November war Anfang des Jahres noch ziemlich gefüllt mit großen Titeln. Jetzt sind es eigentlich nur noch Left 4 Dead und Assassin's Creed, die übrig sind. Mhm. Und es hängt halt auch viel damit zusammen, dass, ich glaube, man nicht alle erwartet hätten, dass Modern Warfare 1 so ein Hammer wird. Weil Call of Duty war ja vorher schon bekannt, aber Modern Warfare war ja dann nochmal ganz andere Riege, ein Ego-Shooter. Also ja, es hat sich irgendwann über die Jahre herauskristallisiert, dass Call of Duty eben ein großer Erfolg ist. Also das hast du ja nicht so direkt bewusst gehabt, bis Modern Warfare rausgekommen ist. Also zumindest ich als jetzt nicht unbedingt der größte Shooter-Fan, ich kenne natürlich Call of Duty und habe die alten mal hier ein bisschen gespielt. Ja, aber mir war es zum Beispiel präsent als jetzt ein Shooter unter vielen, typische Zweiter Weltkrieg-Shooter, und da hast du natürlich früher immer solche Marken wie Medal of Honor im Kopf gehabt oder Battlefield oder was du dann auch immer dort im Multiplayer-Sektor hast. Und als Modern Warfare dann 2007 gekommen ist, ich glaube 2006 wurde es angekündigt, da hat es erstmal natürlich gleich von Anfang an, wie es bei wenigen Spielen so ist, mit dem ersten Trailer gleich einen riesigen Hype damals ausgelöst, weil es erstmals nicht im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Du hattest ein aktuelles Setting und vor allem die Grafik war sensationell gut. Ne? In der relativ frühen Zeit, ja relativ frühe Zeit von der aktuellen Generation, damals noch Next-Gen mit PS3 und Xbox 360 und damals aktuellen PCs, sah die Grafik eben fantastisch aus. Und da war schon der Grundstein gelegt, oh, dieses Call of Duty, das wird was ganz Besonderes, das Modern Warfare 1. Und das hat es dann im Spiel auch nochmal bestätigt eben. Die Grafik war super. Storytelling, was sie dort eingebaut haben, hatte ein paar besondere Kniffe, die abseits von der typischen Geschichtserzählung dann ging in dem Ego-Shooter-Genre, und vor allem der Multiplayer eben, das ist es, was es bis heute dann trägt. Also der Multiplayer hatte richtig vom Leder gezogen auch. Ja, also ich spiele es tatsächlich heute immer noch. Also seit Release bis heute spiele ich immer noch Modern Warfare 1 online und es ist halt einfach hervorragend. Also man hat Battlefield gespielt und viele andere Titel, aber es macht halt dann doch irgendwie mehr Spaß. Und das Amüsante ist, dass das Spiel bis heute lebt, obwohl es von der Spielzeit her aktiv eigentlich recht wenig ist. Die Maps sind überschaubar, die Anzahl. Die Spielmodi sind auch überschaubar, 4-5 Stück. Singleplayer-Modus ist auch nicht gerade der längste in Modern Warfare 1 gewesen, aber trotzdem, die Leute lieben es und haben es halt tatsächlich 14 Millionen Mal gekauft. Könntest du es denn zusammenfassen, so vom Multiplayer aus beim ersten Teil? Was ist so das, was den Multiplayer so besonders macht? Weil ich könnte ja jedes andere Multiplayer-Spiel eigentlich auch zocken. Ja, also das war ja großer Konkurrent, war ja damals noch Killzone für die PlayStation zum Beispiel, aber es ist halt, ja... Killzone 2 war halt nicht so schnelllebig und nicht so aktiv und hat einen nicht so gefordert. In Call of Duty ist halt so, wenn man diese Killstreaks hat, also wenn man 3, 5 oder 7 Leute nacheinander quasi holt, kriegt man eine besondere Belohnung. Eben ein Radar oder ein Airstrike oder eben ein Helikopter, der kommt und Leute abballert. Und das war halt so, dass man tatsächlich die ganze Zeit, während man gespielt hat, immer mit kleinen Belohnungen parat hatte. Man hat kleine Achievements gehabt mit neuen Tarnungen quasi für die Waffen oder neuen Farben für die Waffen. Manche Waffen, wenn man überall quasi 150 Headshots hatte, hat man eine goldene Waffe bekommen. Es klingt klar absurd ein bisschen und nach Lord of War, aber es hat halt Spieler tatsächlich bei Laune gehalten und die wollten halt jede Waffe perfekt haben und Ja, also in, es hat funktioniert. In Kombination mit diesem Belohnungssystem, was, soweit ich dann weiß, auch im zweiten Modern Warfare nochmal extra ausgebaut wurde, wie ich es mitbekommen habe, bei einer kurzen Session, die ich mitgemacht habe. Und eben zusätzlich dadurch, es gab nicht allzu viele Maps, meinst du, aber dafür sind die, denke ich mal, so ausbalanciert gewesen und vom Gameplay ausbalanciert gewesen, dass du die eben heute noch immer gut spielen kannst. Tatsächlich nicht unbedingt. Echt? Also manche Maps sind tatsächlich eigentlich schlecht, muss man so sagen. Also wenn man im klassischen Counter-Strike-Modus spielt, also Search and Destroy heißt es hier halt, Bombe setzen und Bombe diffusen, ist es halt so, dass manche Maps absolut total unbalanciert sind. Und dass man zum Beispiel als Terror-Einheit, sag ich mal, einen riesen Vorteil hat gegenüber den anderen. Aber es scheinen die Leute anscheinend nicht wirklich zu stören. Und auch im E-Sport wird es gerne gespielt. Zwar nur eine sehr begrenzte Anzahl an Maps aus dem gesamten Paket, aber es wird immer noch aktiv gespielt. Und manche Maps sind halt wirklich hervorragend, während andere nur so lala sind. Aber es reicht anscheinend schon eben, um eine aktive Gemeinde über weit über 2 Jahre zu halten. Und das ist in der heutigen sehr schnelllebigen und vor allem sehr überbevölkerten Gegend bei Online-Ego-Shootern ja wirklich was Besonderes. Es hat halt auch auf dem PC vor allem davon gelebt, dass eben die Möglichkeit gab, eigene Server zu erstellen. Diese Dedicated Server waren ja auch beim Zweier dann eine große Rede. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, glaube ich. Ja. Es gab viele Mods, also kurz nach Release gab es dann schon die ersten interessanten Mods, die halt aus anderen berühmten Ego-Shootern abgekupfert wurden, der Zombie-Mod aus Counter-Strike zum Beispiel. Und dadurch war es halt so, dass die Spielvarianten selber auch immer wieder erweitert wurden. Und durch die Perks hatte man noch verschiedene Möglichkeiten, seine eigene Charakterklasse zu erstellen. Und es hat tatsächlich sehr viel Spiel geboten, wenn man auf Multiplayer steht. Wenn man auf Multiplayer steht. Ansonsten, naja. Ja, aber das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor gewesen, der es eben getragen hat und der den Hype mitbestimmt hat. Wenn da so ein Spiel eben ist, was sich so getragen hat, dass es selbst den Nachfolger eigentlich geschluckt hat, von wegen Hype und Spielbarkeit, weil es kam ja letztes Jahr dann noch Call of Duty 5 World at War raus. Ja. Wurde nicht entwickelt von Infinity Ward, sondern von Treyarch. Die haben sich da ja auch übelst gebasht. Also hast du auch übelst gebasht? hast du kein Blatt vom Mund gehalten dann? Nein, ich nicht, aber Infinity Ward hat übelst gegen Modern Warfare, nicht Modern Warfare, gegen World at War. World of War. Ja, aber ich glaube, das war auch eben dadurch, dass sich die Call of Duty-Reihe, damit da jedes Jahr ein Spiel rauskommen kann, werden die Teams hier abgewechselt, die das bauen, weil so ein Spiel von der Größenordnung kannst du ja nicht wirklich in einem Jahr zusammenbauen. Aber für den Publisher ist es natürlich nett, wenn du jedes Jahr zu Richtung Weihnachten oder Weihnachtsgeschäft immer ein großes Call of Duty hast. Natürlich, wenn es dann noch Modern Warfare kannst. Ist. Dann und wenn es dann noch ein Modern Warfare ist, dann die haben Glück gehabt, dass sie jetzt in den Zyklus reinkommen, wo Infinity Ward als quasi Ego-Shooter Primus. Neben Bungie. Ne? Also vor allem auch Bungie ist ja primär dann auch wirklich konsolenexklusiv mit ihrem Zeug, was sie da machen, dass sie dann eben Infinity Ward auch Leute sind, die an die speziell an die PCler denken, die mittlerweile ja ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, alleine weil es eben von den Verkaufszahlen nicht mehr so klappt wie früher. Aber ich zum Beispiel jetzt, die mich ja so ein bisschen beim Gespräch über den ersten Teil rausgehalten hat, ich habe den ersten Teil, also Modern Warfare 1 habe ich ja nicht gespielt, scheinbar über mein Haupt, aber weshalb ich dann halt auch so ein bisschen quasi unbefangen in den zweiten Teil rangegangen bin und mich halt auch so ein bisschen vom Hype hab ja nicht mitziehen lassen, aber dann das Ganze doch sehr interessiert beobachtet habe. Ja, natürlich, ne? das ist also etwas, was du dich in der heute sehr groß saturierten Videogame-Welt, wo es quasi jede Woche ein hochgehyptes Spiel gibt. Wenn ich jetzt allein zurückdenke, also ich hätte jede Woche anfangen können mit einem Brutal Legend, mit einem Uncharted 2, mit einem Modern Warfare, was jetzt gekommen, mit einem Assassin's Creed, da ist ja jede Woche ein Spiel, was eigentlich in diese Blockbuster-Sparte reinfällt. Und da, wenn Modern Warfare da nochmal, oder Modern Warfare 2 da nochmal heraussticht, was es ja getan hat, alleine durch die Vorschusslorbeeren, dass die Leute, die dann eben heute noch spielen, noch wie erzählen, wie toll das erste ist und das zweite wird dann noch besser werden. Ich sag nur 100% Uncut. 100% Uncut, genau. Ich habe gehört, es wird 100% Uncut sein, deshalb werde ich mir das sofort holen. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Überall Uncut sein. Und dementsprechend, also das, ich glaube, das soll auch zum Hype dann dementsprechend reichen. Es war eben quasi, der neueste Film, auf den alle gewartet haben. Kann man vielleicht dann vergleichen, hier jetzt in den USA läuft ja der neue Twilight-Film an. Oder Harry Potter. Oder Harry Potter zum Beispiel, wo dann immer ein großer Hype im Vorhinein dann herrscht. Dann alle sofort reingehen, sofort. Ja. Das gleiche eben für Gamer mit Modern Warfare 2 jetzt. Selbst ich muss sagen, als Nicht-Ego-Shooter-Fan, die Trailer, die ich mir angeguckt habe, es sah einfach nach verdammt viel Spaß aus. Na, das, Dass da einfach so tolle Inszenierung, flüssige Grafik, Explosion, alles drum und dran. Also alles, womit du den geneigten Flatscreen-HD-Besitzer vom Ofen hinterher hervorlocken kannst. Damit. Aber es war bei mir teilweise irgendwie wirklich so, teilweise habe ich Infinity Ward und Activision Blizzard heißt es ja jetzt irgendwie richtig, so ein bisschen gehasst irgendwie so war. Einerseits haben sie auf doch sehr, ich sag mal jetzt großspurig immer doch ihren Erfolg hervorgehoben und gesagt, ja, also wir bringen das Spiel auf jeden Fall auch ein bisschen teurer raus und eigentlich hätte es noch teurer sein können, so. Und dann auf der anderen Seite diese ganzen ominösen Webvideos, die irgendwie aus Versehen ins Netz gekommen sind, ne, und sowas also halt. Das war schon relativ clever so, aber einige Sachen fand ich halt auch so ein bisschen fragwürdig, was PR und sowas angeht. Die haben sich schon eben auch so verhalten, die wissen eben, dass sie quasi der König auf dem Sandplatz, auf dem Spielplatz sind, in der Sandkiste. Im Sandkasten. Ich bin Ausländer, ich komme ein bisschen mit so hier Sprichwörter. Der Ausländer-Podcast. Der folgt nachher mit frische Döner und frische Gelos. aber die haben sich natürlich verhalten, die wissen eben, dass sie der Branchenprimus da dort sind in der Hinsicht und haben auch dementsprechend gesagt, also wir wissen ja, Modern Warfare 2 wird sich verkaufen wie blöd und wir machen es teurer, weil die Leute kaufen es ja sowieso, da haben wir gleich schon mal 10 Euro mehr. Ja. Und die haben eben schon eine gewisse Arroganz an den Tag eben gelegt, was das Marketing angeht, was dementsprechend Aussagen im Vorfeld angeht, dass wir haben das perfekteste Design, was da je sein wird und das wird das größte Spiel ever und so weiter und so fort. Genau, Verkaufszahlen und so. Genau, irgendwie möchtest du es denen ja eigentlich auch abnehmen, weil beim ersten hat es ja so gut geklappt. Ne? Also dann kannst du sagen, vielleicht können sie sich ja ein bisschen Arroganz erlauben. Ja, gut, es ist immer halt so eine Sache, auf der einen Seite, wie man es erstens an den Tag legt. Es gibt, finde ich, immer so ein bisschen, es gibt nette Arroganz und es gibt weniger nette Arroganz, so ein bisschen unsympathische Arroganz war es teilweise, fand ich. Ja, ich glaube, da hat sich Activision in den letzten ein, zwei Jahren nicht so viele Gefallen einfach getan, dass sie die Rolle des verhasstesten Multimoguls von EA abgenommen haben. Heute, soweit ich gehört habe, bei EA werden ja heute noch hier so quasi täglich Dankesreden an Activision ausgesprochen, dass die nicht mehr der Böse sind, sondern Activision jetzt die Spieleindustrie zerstört mit dementsprechend den großen Marken, dem Marketing, also mit dem, was sie hier mit Guitar Hero gemacht haben, als großer Guitar Hero Fan, da bin ich heute noch sauer. Das machen wir im nächsten Podcast. Der nächste besteht aus Lego Rock Band einmal komplett vorgespielt. Genau, und gesungen. Der dementsprechend passt mit. Aber zurück zu Modern Warfare 2, also wir haben uns groß darauf gefreut, das Spiel ist jetzt gekommen und lass uns noch mal ein bisschen über das Spiel selber uns unterhalten. Erzähl mir mal als jemanden, der nicht komplett im Plot hier drin ist und du warst ja vom ersten Teil ja auch nicht, was ist so die Geschichte, worum dreht es sich in Call of Duty Modern Warfare 2? Oh, das ist echt eine fiese Frage. Ich fand die Story, wenn ich ehrlich bin, sehr konfus. Also es wird ja am Anfang so ein bisschen was vom ersten Teil erzählt, von Modern Warfare 1 und das Ganze wird doch ziemlich wischiwaschi irgendwie so erzählt. Also man bekommt ein paar Bilderchen gezeigt so und bekommt auch ein bisschen was dazu erzählt, aber ich fühlte mich so ein bisschen schlecht aufgehoben. Ich wusste nicht so ganz, okay, warum wurde mir das jetzt gezeigt? Warum bin ich denn jetzt hier irgendwie so? Hey. Ich weiß auch nicht, ob du dann wirklich da mehr Verständnis hast. Ich habe eben also ziemlich viel gesehen bisher von Call of Duty. Also ich habe bisher nur leider wenig spielen können. Dementsprechend muss ich mich auf eure Erfahrungen dementsprechend mehr stützen, was so inhaltlich und Gameplay und so weiter angeht. Aber was ich von der Struktur, von der Geschichte mitbekommen habe, du hast ja effektiv keine Cutscenes, keine richtigen oder kaum welche. Ne? Also nicht, da wird, wenn irgendetwas in-game erzählt, mit kurz, dass da der Kopf dann hingerichtet wird, dass es von der Ego-Sicht dann irgendwas ist, was Kleines. Ja, also du bekommst halt eigentlich alles aus der Ego-Perspektive gezeigt, so, weshalb es eigentlich ja nochmal ein bisschen mehr in die Story mit reinbringt. Also es ist nichts irgendwie außer... Es ist so die Half-Life-Methode eben. Genau, ne? Dass du quasi nie deine Ego-Perspektive verlässt und die Leute um dich herum dann agieren, aber natürlich in einem reduzierteren Maße, glaube ich, als Half-Life, weil Half-Life ist ja sehr involviert, was Cutscenes und Leute mit dir sprechen, als der große Gordon Freeman, der dort ankommt, was da alles abläuft. Und eben, also das Konfuse, was du meinst, das ist mir auch sehr aufgefallen. Du hast vor den Missionen eben so ein kleines Briefing jedes Mal irgendwie. Das und das ist los, was dir quasi als Tatsache vorgeklatscht ist. Und du wirst quasi in jedem Level, der du bist, in einem Szenario reingetan, teilweise als andere Person, glaube ich. Ja, auch, du ne? spielst halt vier Soldaten sind das irgendwie. drei unterschiedliche. Drei unterschiedliche? Also es gibt, du spielst den Roach, den... Es gibt Roach, ich glaube diesen Ramirez. Ramirez, ja, Ramirez, genau. Und dann noch einen dritten Soldaten und damit hat sich das dann tatsächlich auch schon. Genau, also du spielst ja halt drei unterschiedliche Charaktere, drei Storylines irgendwie, die irgendwie ja aber auch miteinander verbunden sind. Aber das erkennst du wahrscheinlich nicht direkt oder sowas. Also direkt am Anfang jedenfalls nicht wahrscheinlich. Nee, also sie leben quasi alle in einer Welt und damit hat sich das auch schon. Und man fühlt fast sie leben eigentlich alle den gleichen Krieg. ich hatte das Gefühl, wirklich jeder Level fängt irgendwann, du wirst in ein Kriegsgebiet oder in irgendeine Situation reingeschmissen. Und mach jetzt. Ne? Auf einmal ist da ein Panzer und Leute schießen auf dich, ich muss zurückballern. Du sitzt in einem Auto, da ist explodiert, du musst zurückballern. Also irgendwas passiert dort. Ja, also man hat ja einen großen Feind eigentlich so. Also der eine große Feind, das ist ja dieser Makarov. Genau. Ja, also der russische Terrorist. Terroristen, genau. Benannt nach einer russischen Handfeuerwaffe. Ja, genau. Wir haben alle Metal Gear Solid gespielt, das glaube ich auch. Herrlich. Ja, sehr gut. Ist doch die Waffe von hier Ocelot, oder? Genau, ja, die er anfangs benutzt. Genau, bei Metal Gear Solid 3. Mit der er so herumwirbelt. Okay, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Jetzt haben wahrscheinlich die Entwickler dann sich auch gedacht, cooler Name irgendwie so, lass uns das doch mit ins Spiel einbringen. Aber das ist halt eigentlich so mit der große Rivale oder der große Gegner irgendwie so, den man da die ganze Zeit eigentlich so verfolgt. Und eben halt in diesen unterschiedlichen Szenarien und da hängst du, oder ich hing teilweise wirklich in der Story so ein bisschen und dachte mir so, okay, warum muss ich diese Mission jetzt machen? Mir erschließt sich nicht so ganz der Sinn von gewissen Konstellationen, sage ich jetzt mal so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Spieler beziehungsweise mit einem Spielcharakter irgendwie jetzt eine Mission quasi gestartet habe, hing ich dann am Ende und dachte so, okay, der hat jetzt aber eigentlich was Böses gemacht. Der hat gerade eine Bombe losgejagt und was ganz Wichtiges damit abgeschossen. Ich möchte nicht zu viel spoilern, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem. Das braucht man ja auch nicht. Und, ja. Und da habe ich mich dann halt auch so die ganze Zeit gefragt, okay, warum hat er das jetzt gemacht? Also entweder bin ich total neben der Story oder sie ist wirklich so konfus, wie ich mir denke. Es ist ein bisschen strange eben. Also dadurch, ich habe erwartet, dass bei dem Modern Warfare 2 eben, weil sich Infinity Ward so aufgebauscht hat, hier, wir sind die Könige des Storytellings bei Ego-Shootern. Das habe ich nicht so ganz gesehen. Also irgendwie. Ja. Also du. Man muss halt wirklich tatsächlich groß unterscheiden. Sie sind vielleicht die Könige der Inszenierung, keine Frage. Aber was Storytelling angeht, finde ich persönlich, müssen sie echt noch eine Menge lernen. Ja. Weil auch diese Geschichte mit meist direkt mitten im Krieg und es wird die ganze Zeit auf einen geballert und währenddessen wird einem ja ein bisschen quasi die Story erzählt oder soll einem erzählt werden. Ich meine, es ist schwer, einem Briefing zu lauschen, wenn um einen herum die ganze Zeit Sachen explodieren und man überall irgendwelche explodierende Flugzeuge sieht oder so. Ein Kollege von mir hat das ganz schön ausgedrückt. Ich finde den Satz auch immer noch sehr, sehr passend, eben, dass die Infinity Ward hat versucht, Steven Spielberg zu machen und rausgekommen ist dabei Michael Bay. Ja, so ungefähr. Na, also alles mit Explosionen, Ersticken und Effekten und Cutaways zu anderen Close-ups Szenen. Close-ups auf irgendwelche, ja. Das funktioniert vielleicht, wenn du die Story einigermaßen simpel und nicht ganz so ausgeschmückt irgendwie so präsentierst. Also ich sag mal so, wenn du aber wirklich ein Briefing halt hast, was wirklich auch wichtig ist für die Story an sich und so, um das Ganze auch nachzuvollziehen, okay, warum schieße ich jetzt diese Leute ab oder warum muss ich da jetzt hinrennen irgendwie oder sowas, dann finde ich es halt wirklich schon ein bisschen schade, weil du kannst eigentlich gar nicht so wirklich auf die Story eingehen, selbst wenn sie gut ist, weil um dich herum halt so viel passiert und du eigentlich so gestresst bist durch äußere Spieleinflüsse so und eigentlich gar nicht, wenn es wirklich eine gute und inhaltlich wirklich auch schön ausgearbeitete Story ist, dass du die gar nicht wirklich wahrnehmen kannst. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Vielleicht war es ja so, dass die dann, naja, die wollen vielleicht diesen Level aufrechterhalten, von wegen Krieg ist ja auch nicht immer nur alles geplant und dramaturgisch perfekt inszeniert, sondern du wirst irgendwo reingeworfen und dann dieses Überraschungsmoment, dass du dann auf einmal alles losbrechen kannst. Mir macht es den Eindruck irgendwie, als ob die drei, vier verschiedene Spiele hatten, dort einfach Levels hier und da mal rausgezogen haben und die zu einem Konstrukt wieder zusammengequetscht. Ja, also es wirkt so, als hätte tatsächlich irgendjemand, sagen wir, einen Film gemacht und hätte sich gedacht, boah, diese Action-Szene wäre cool, die nehme ich und diese auch. Und jetzt brauche ich noch irgendeinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Action-Szenen und der wird in Modern Warfare halt irgendwie durch diese zwischen den Mission-Briefings, während den Ladezeiten erzählt, die halt absolut absurd sind einfach, weil ich habe mal darauf geachtet, was da gezeigt wird. Da wird zum Beispiel, die erzählen mir was über meinen kommenden Auftrag und währenddessen wird eine Handgranate gezeigt und die Bestandteile von einer Handgranate und das hat halt absolut nichts mit dem Thema zu tun. Und in der Regel sollten ja diese Bilder während im Briefing irgendwie symbolisieren oder mir leichter machen zu verstehen, was da passiert. Und die erzählen mir was von Krieg, während da gezeigt wird, wie viele Reifen quasi ein Panzer hat oder wie viele PS einer hat und das hat halt nichts mit dem Thema zu tun, macht's nur verquerer und seltsamer. Also der Plot ist anscheinend schon mal wirklich, glaube ich, nicht das unbedingte das Selling-Argument, wo man jetzt Call of Duty spielen sollte. Also finde ich nicht, nee. Also wie gesagt, wenn man vielleicht den ersten Teil so ein bisschen mitbekommen hat irgendwie und so. Habe ich, aber also nee, also absolut gar nicht. Also übers Ziel hinausgeschossen. Soweit. Ja, so ein bisschen, also zu viel Action. Also und zu wenig Geschichte. Also man will ja auch irgendwie eine Geschichte erzählt bekommen. Und die ist zwar da, aber die ist so zusammengestückelt und irgendwie auch zusammengekleistert fast schon, dass man gar nicht versteht, um was es geht. Aber irgendwann mal interessiert es einen auch gar nicht mehr, weil man einfach auf den Abzug drückt und halt weiter rumballert. Man und hat ich denke, das wird schon irgendwann mal, ja, es wird schon irgendwann mal geklärt werden oder ist nicht so wichtig. Ja, am Ende löst sich alles. Ja, und am Ende kommen Aliens und entführen alle und dann hat sich alles erledigt. Wir haben alle Indiana Jones gesehen. Habe ich jetzt gespoilert? Ich weiß es nicht. Aber gut, also wenn der Plot nicht das Besondere war, dann ich würde gerne mal in Richtung Gameplay dann hingehen. Wie sieht es denn eigentlich spielerisch aus, jetzt mal speziell im Singleplayer zuerst? Weil was würde mich als Singleplayer-Spieler jetzt dann so richtig reizen? Was macht Call of Duty geil, damit es geil ist? Ja, also ich fand das Gameplay hatte auch so seine Höhen und Tiefen teilweise so. Also wahrscheinlich werden mich manche Fans jetzt steinigen dafür, aber mir war es halt teilweise wirklich viel zu actionlastig. Also es hat wirklich ein grandios gutes atmosphärisches Design. Also du kannst halt wirklich dich sehr gut quasi in gewisse Momente reinversetzen. Du bist halt auch wirklich in dieser Situation dann auch drinne. Die Charaktere, finde ich, sind teilweise auch sehr gut dargestellt. Also wenn man mal so von einigen Szenen so absieht. So. Aber mir war es halt teilweise leider etwas zu eintönig. Also das Gameplay ist halt so, du hast halt ein strikt linear vorgegebenes Szenario. Du kannst halt kaum dich irgendwie frei bewegen. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt notwendig, aber ich hätte mir halt so ein bisschen mehr gewünscht, dass ich jetzt nicht nur, okay, einfach blind drauf losschießen muss und einfach nur meinen Kameraden folgen muss, um dieses Level dann zu überstehen quasi, sondern halt auch mal ein bisschen mehr Abwechslung irgendwo halt auch. Also es gibt in den ersten Szenarien gerade auch relativ interessante Szenen, wo ich mir sage, oh ja, das ist echt super, da haben sie mal so ein bisschen aufgeflufft, das Ganze. Das ist nicht nur irgendwie Rumgeballer und jetzt musst du von A nach B rennen und da dann wieder Leute abknallen, sondern in einer Szene, kann ich ja sagen, in einer Szene kannst du zum Beispiel mit dem Jetski durch die Gegend fahren, das ist relativ zum Anfang so. Das ist ein bisschen auflockernder halt und das ist wirklich auch gut gemacht, weil es halt so eine richtige Actionsequenz hat. So. Das hat mich an alte James-Bond-Filme auch irgendwie so erinnert. So. Auf Skiern müssten sein folgen. Ja, genau. Ich glaub, das ist auch was, also speziell im ersten Teil konntest du da auch mehrere Vehikel fahren, wenn ich mich nicht irre, im Singleplayer. Gar nicht mal so. Nee. Also mal aktiv fahren erinnere ich mich jetzt tatsächlich an keins. Also man war halt immer in Vehikeln drin und hat ein bisschen... Achso, und hast von dort aus dann geschossen. Oder diese typische Szene, die 300 Milliarden Mal in jedem Shooter zu sehen ist, wo du im Hubschrauber bist, mit den Leuten dich unterhältst und nach außen guckst. Ja. Das war natürlich alles mit drin. Ja, ich meine, es war auch von der Inszenierung her cool, aber gameplaymäßig spreche ich immer wieder gern von den 50%, weil 50% des Spiels waren hervorragend von der Singleplayer-Kampagne. Mhm. Wo ich auch wirklich sage, okay... Jedes Entwicklerstudio kann sich an diesen 50% ein Beispiel nehmen und jedes Spiel soll ungefähr so ausschauen. Hervorragend. Aber dann gab es die anderen 50%, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist es gerade tatsächlich langweilig, was ich mache. Wo man einfach nur rumrennt und nur ballert. Ich meine, klar, es ist ein Ego-Shooter, der Hauptaspekt davon ist rumrennen und ballern. Aber da war es halt tatsächlich so, dass einfach eine Welle an 40 Gegner auf dich zugerannt kommen und du ziehst einfach drauf. Ja, irgendwann musst du nachladen und dann ziehst du einfach wieder drauf. Und das kann es halt dann auch nicht sein, weil sie halt in den anderen tollen 50% gezeigt haben, dass es auch raffiniert geht und auch Spaß machen kann, richtig, das Spiel. Auch vielleicht ein bisschen taktische Aspekte. Ja, vielleicht ist es ja auch einfach eine Sache bei der ganzen Entwicklung, ist, das ist ja jetzt auch kein allzu langes Spiel. Ich würde jetzt davon von 5, 6, 7 Stunden maximal mal reden. Ja, also 4,5 Stunden habe ich erst gebraucht. Und, du hast vielleicht gespielt, ne? Also ich kann das nachvollziehen. Ich habe bei den Passagen dort nachgeguckt und es sieht eben sehr nach Schießbude teilweise aus. Ne? Ja. Also teilweise ein Level sah genau aus wie so ein Polizeischießplatz, nur dass da eben irgendwelche Gegner dann von den Fenstern herausgeploppt sind und dann keine Pappkameraden, wie du sonst auf einem Polizeischießplatz hättest. Am Anfang vom Spiel im Training sind es ja tatsächlich noch genau solche Schießbudenfiguren und im späteren Spiel werden die halt durch Menschen ersetzt. Rio de Janeiro. Genau das. Ne? Also da hast du eben deinen vorgegebenen Weg oder du verstandst dich irgendwo, die kommen alle auf dich zu und die kannst du dann alle nacheinander erledigen. Das ist vom Grundgedanken her, also ich sag mal so, es sind viele Dinge vom Grundgedanken her und vom Ansatz her finde ich echt genial gedacht. So gerade Rio de Janeiro, wo du halt diese kleinen Straßen hast, unheimlich viele kleine Wege und Gassen, genau. Das ist halt alles schlecht einsehbar und das ist halt auch wirklich sowas, was diesen Reiz und diesen Kick irgendwie auch ausmacht, dass du halt wirklich vorsichtig sein musst und auch dein Spiel dementsprechend anpassen musst. Du kannst da nicht einfach wie Rambo durch die Gegend rennen, weil dann bist du wirklich alle 5 Minuten irgendwie oder alle 5 Sekunden tot, fast schon. Ja gut, aber dann wird es vom Game Design selber her wieder nicht gut genug gestützt, weil dann wird gesagt, schnell, schnell, schnell, du musst nach vorne rennen. Und ja, dann, darum, ja, der Ansatz war gut. Eben, aber dadurch, dass du dich, genau, von der Story wirst du gehetzt hier, mach. Ja. Und es werden keine ruhigen Momente gehabt. Ich glaube, in älteren Call of Duties, da gab es ja durchaus mal auch öfter Szenen, da musst du dich verschanzen in einem Haus und das verteidigen, was auf einmal eine komplett andere Dynamik macht. Ja, sowas ähnliches gab es hier auch, aber da war es halt dann wieder mit diesem Mach. Mach die ganze Zeit. Ja, und man hat halt die ganze Zeit das Gefühl, als würde man rennen und hinter einem stürzt die ganze Zeit die Brücke ein. Ja. Und irgendwann mal nach 2, 3 Stunden vor der einstürzenden Brücke fliehen, ist halt irgendwann mal so, dass man nach hinten schaut und sich denkt, ey, hör das irgendwann mal auf. Ja, also die Reizüberflutung. Ja, also eine Action-Reizüberflutung, wo man sich halt irgendwann mal gedacht hat, ja okay, ich würde jetzt gerne einfach mal eine Sequenz einfach sehen, wo sie sich unterhalten oder so, oder ich mit dem Hubschrauber rumfliegen kann und meine Ruhe habe, so ungefähr. Ich meine, also ist natürlich kein direkt vergleichbares Spiel jetzt hier, weil es dann mehr ein Action-Adventure dann ist, aber Uncharted 2 zum Vergleich, wenn du das jetzt hier nimmst, das ist ja dann aufgeteilt in verschiedene Gameplay-Teile, dass du dort deine Shooter-Sequenzen hast, du hast deine Jump'n'Run-Sequenzen, die dann wirklich dieses inszenierte Breakneck super schnell dann haben, wo du herumläufst und Gebäude hinter dir einstürzen und alles, was geil. Und dann hast du natürlich wieder die Ruhepausen, wo dann der Plot vorangetrieben wird, wo du dann Rätsel lösen kannst und so weiter, wo du dann strukturell dann wirklich das, natürlich ist ein bisschen vorhersehbar, du weißt, jetzt kommt der Part nacheinander, aber es ist so miteinander verwoben, dass du dann dementsprechend deine Atempausen hast und dass die Action-Szenen, die dann wieder reinhauen, auch entsprechend wirken können. Ja. Und wenn du nur so eine Barrage hast an Action-Feuerwerk und der eine rutscht wieder den Berg runter und kann sich das letzte Mal hochretten, wo er mit der Hand greift. Ja, beim ersten Mal ist es cool, wenn du beim 10. Mal wieder vom Typen dann in letzter Sekunde gerettet wirst, dann, ja, das ist wie in dem Film, wenn die Bombe dann bei einer Sekunde übrig entschärft wird. Ja. Ja. Ui, wer hätte das denn gedacht? Ja, ich meine, es ist ja ein Grundmittel in Dramen und überhaupt in Literatur und wenn man eine Geschichte erzählt, dass es eben diese Systole und Diastole gibt, also diese Anspannungsmomente und dann wieder Entspannungsmomente. Und das fehlt, finde ich, bei Modern Warfare 2 komplett. Im 1er fand ich, war es vorhanden. Da gab es zahlreiche Missionen, wo man quasi ein bisschen langsamer vorangehen musste oder einfach nur gelaufen ist kurzzeitig und dann dahinter halt kam. Hier ist es so, dass man direkt im Hinterhalt ständig anfängt. Während quasi der Bildschirm gerade noch vom Schwarzen ins Spiel fadet, wird man schon angeschossen und am besten schießt man direkt zurück, bevor man was sieht. Hauptsache, irgendjemand hat geschossen, ja. Ballert zurück jetzt, ohne ruhig was zu erkennen. Da passt, glaube ich, auch wieder wirklich der Michael Bay-Vergleich. Ja. Ne? Weil du kriegst ja in jedem Michael Bay-Film einfach Action-Szenen in derartiger großer Frequenz, dass die alle an Gewicht verlieren. Wenn du in einem Transformers 2 oder sowas dort einen Flugzeugträger siehst, der zerstört wird, in einem anderen Film wäre das der Höhepunkt des ganzen Streifens, auf den da hingearbeitet wird, der entsprechend dann auch Drama oder Punch dahinter hat. Ja? Bei Transformers ist es dann eine 30-Sekunden-Sequenz, bevor was Größeres explodiert danach hinterher und dann wird es komplett vergessen, ohne Gewicht. Ja. Ich finde es teilweise auch wirklich anstrengend zu spielen für jemanden, der was anderes gewohnt ist irgendwie so. Also wenn du wirklich, so wie du schon sagtest, in Uncharted 2 irgendwie so, dann halt diese kleinen Cutscenes zwischendurch oder halt so auch mal ein paar ruhige Momente dann irgendwie so hast, kannst du das Ganze wesentlich besser dann auch fassen irgendwie so. Aber so befindest du dich echt die ganze Zeit in einer Stresssituation irgendwie so. Das ist einerseits nicht schlecht, also einerseits kannst du auch als Stilmittel irgendwie so benutzt werden, so, dass du bist halt im Krieg, du musst halt funktionieren, du bist eine Maschine, du kannst gar nicht großartig denken irgendwie so. Weshalb es auch teilweise wirklich vorkam, dass ich auch mal auf meine Kameraden geschossen habe, wenn die irgendwie mir mal so ganz schnell... Ich konnte manchmal tatsächlich nicht unterscheiden. Das ist irgendwie aber so ein Grundsatz. Und dem war dann irgendwann auch egal. Was natürlich, wenn man es mit dem richtigen Einsatz als in dem Krieg oder einfach im Militär dann vergleicht, überhaupt nichts zu tun hat, weil da besteht ungefähr 99% aus Warten. Ne? Ja. Was du dann dementsprechend dort machst. Da gab es ja auch das schöne Video von Onion News Network, glaube ich, wo sie Call of Duty 3 schon mal oder Modern Warfare 3 vorgestellt haben. Jetzt warten wir drauf und reparieren Wagen. Das realistischste Modern Warfare aller Zeiten mit 27.000 Stunden Spielzeit und so. Also die werben ja immer wirklich damit, dass sie gesagt wird, das ist ein Spiel, das ultra realistisch ist und authentisch ist. Roots of Engagement. Ja, Roots of, aber so ist es halt nun mal nicht. Wenn es tatsächlich echter Krieg, ich war in keinem glücklicherweise bisher aktiv beteiligt, aber wenn es so ist, dass da 40 Soldaten einfach aufs Feld losrennen und halt dann alle um sich schießen und wie in Der Patriot, diese Szene, wo die englischen Soldaten auf der einen Seite sind, der auf der anderen, sie stehen bleiben und einfach aufeinander schießen. Und so ist halt Modern Warfare mit Explosionen, die zwischendurch da sind. Aber damit hat sich das auch schon. Und das ist halt ein bisschen, kann so nicht sein. Glaube ich einmal nicht, dass Krieg tatsächlich so ist. Ja, es ist eben ein Videogame-Krieg in der Form. Einfach, dass das Videogame funktioniert. Und ich glaube auch diese... Also ich bin kein Fan davon, eben von diesem puren Gehetze, was dort ist. Ich habe letztes Jährchen war das Jason Bourne-Spiel, das Bourne-Komplott rausgekommen. Mhm. Und das war zum Beispiel auch ein Spiel, was natürlich sich versucht hat, an dem Pacing der Filme ranzulehnen, was die Action-Szenen dort angeht. Und die sind ja extrem schnell immer, das Jason Bourne immer super Kampfmaschine dort durch. Das Spiel ist eine 5-Stunden-Action-Sequenz eigentlich. Ne? Und die laugt eben aus. Ja. Ne? Also das ist cool in Momenten, wenn du dann dementsprechend das auch irgendwie verarbeiten kannst oder dich ausruhen kannst zwischendurch, aber ich konnte das Spiel nicht länger als so sagen, eine halbe oder maximal eine Stunde am Stück spielen, weil du warst einfach weg danach. Sonst platzt der Kopf irgendwann. Sonst irgendwann lässt die Konzentration auch einfach nach, wie du schon erwähnt hast, auf einmal ballert man auf die eigenen Leute und du weißt gar nicht mehr, wo richtig vorne und hinten ist und im Endeffekt, ich kaufe mir ein Videospiel jetzt nicht, um eine nach Herstellersicht akkurate Darstellung des Kriegserlebnisses mehr. Operation Flashpoint, dann dementsprechend hier drauf zu schaffen, sondern das sind wahrscheinlich andere Gründe, die ich dort habe. Ich würde gern schon ein bisschen das Videogamige noch da drin haben, einfach, dass ich dann auch Spaß mit dem Videospiel haben kann, das mich nicht nur quält dann die ganze Zeit. Ja, aber dieses in der Hinsicht ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass das Spiel dann nur wirklich so kurz ist, weil länger hältst du es dann wahrscheinlich gar nicht aus. Die Tatsache, dass ich wahrscheinlich tatsächlich in die Länge gezogen hätte, wenn es länger als 5 Stunden dauern würde, zeigt ja irgendwie, dass da ein bisschen Abwechslung fehlt. Ich meine, es war ja nicht so, dass es nur Action-Szenen gab. Ein paar Prozentpunkte mehr von diesen smootheren Sachen. Ja, so, die waren ja da. Das ist super. Und die haben auch tatsächlich mir mehr Spaß gemacht als diese Baller-Orgien-Missionen. Mhm. Weil es da irgendwie dieses Pacing cooler war und man hat sich ein bisschen Geheimagent James Bond-mäßig gefühlt. Mhm. Aber in den restlichen Missionen ist das halt einfach nicht der Fall. Und dadurch, dass der Prozentanteil an Action-Baller-Missionen einfach nur 99% ungefähr ausmacht tatsächlich und dieser 1% die Missionen sind, wo man ein bisschen entspannen kann, beziehungsweise durchatmen, entspannen ja nicht wirklich, aber durchatmen mal, ist einfach zu wenig. Das macht ja auch so ein bisschen das Cineastische, denke ich mal, auch daran aus, irgendwo halt, ne? Also diese Sequenzen, wo man sich wirklich mal auch mit dem Charakter, mit der momentanen Situation wirklich auseinandersetzen kann, so, ne? Da gibt es ja einige sehr schöne Szenen halt auch. Sehr schöne Szenen, auf die wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Genau. Bevor wir dorthin gehen, würde ich nochmal kurz, also wir haben jetzt über den Singleplayer gequatscht, ist natürlich dann letzten Endes wohl nicht ganz so geglückt, wie man es sich vielleicht erhofft hätte. Also es ist kein schlechtes Spiel, also so ist es nicht. Ja, natürlich, aber für eins wirklich nicht, aber... Für eins, das propagiert wurde, von dem du gehofft hast, sagen wir mal als Gamer, jetzt habe ich mal ein richtig schönes Ding. Also ich könnte das auch mit dem Spiel vergleichen, was ich jetzt hier nicht nennen darf, aus Indizierungsgründen. einen gewissen Microsoft-Shooter, von dem ich sehr gut unterhalten wurde gegenüber einigen Nachmittagen, weil es einfach auch auf diesen Stil mit hier Action und Geschwindigkeit und so weiter setzt und das auch nur 5 Stunden langes Spiel ist. Also werden die Kenner wahrscheinlich wissen, von welchen ich dann rede. Wir piepen das raus. Wir piepen das raus. Also Peep of Peep. hat zum Beispiel in der Hinsicht für mich auch gut funktioniert, trotz des Pacings, was dort drin war, aber auch dementsprechend durch die Kürze des Singleplayers, dass ich da einfach gut unterhalten wurde innerhalb von ein paar Abenden, wo ich es dann durchgespielt habe. Aber bei Modern Warfare kommt ja jetzt, oder Modern Warfare 2, der Multiplayer als sehr großer Aspekt eben hinzu, der, wie du erwähnt hast, Jafar, der im ersten Teil eben auch bombastisch war. Und beim zweiten, ich gebe euch mal den kurzen Eindruck von der ersten Multiplayer-Session, die ich dort mit angeguckt habe. Ja. Ich habe nichts verstanden. Ja, du gehst dorthin, auf einmal ploppen tausendfach Achievements auf, jemand bekommt das, der andere bekommt das, dann gibt's Belohnungen mit Airstrikes, die man herumschmeißen kann, aber die werden dann random irgendwie verlost, dass einer auf einmal was Großes bekommt, was er nicht vorher bekommen kann, und alles springt wild hin und her. Also ich war selbst als langjähriger Videospieler irgendwie verwirrt teilweise. Ja, also das ist halt wieder dieses, wir machen mal mehr rein. Modern Warfare 1 hatte Action, wir machen jetzt mal mehr Action rein, und so fühle ich mich ein bisschen auch im Multiplayer. Ich fand es zwar diese Killstreaks von damals, es gab im ersten Teil 3 Stück, jetzt gibt's weitaus mehr. Jetzt gibt sie quasi, nach jedem Kill kriegst du irgendeine tolle Belohnung, und als Spieler selbst stellt man sich halt irgendwann mal die Frage, ja gut, ich werde jetzt irgendwie für alles belohnt, und dann hat ja dieser Belohnungsaspekt nicht mehr so einen richtigen Sinn, wenn man Kind die ganze Zeit... Okay. Ja, redet mal kurz weiter, ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Ja, wenn man quasi dem Kind alle 2 Minuten Süßigkeiten in die Hand drückt und die ganze Zeit das Kind belohnt und belohnt und belohnt und belohnt, dann ist es halt irgendwann mal so, dass es dann, ja, wenn es wieder Süßigkeiten bekommt, einfach darauf nicht mehr reagiert. Und so fühle ich mich ein bisschen bei Modern Warfare 2, weil irgendwann mal hatte ich genug der Belohnungen, sage ich mal. Und irgendwann ist auch mal gut. Ja, irgendwann mal ist auch immer gut. Und dann kann man ruhig mal hier ein bisschen hinarbeiten auf die Belohnung. Das ist ja das, was Diablo zum Beispiel großartig macht. Dass man eben Belohnung bekommt, aber eben nicht alle 2 Minuten, sondern man sieht, oh, neues Schwert, jetzt muss ich auf Level 12 erstmal mich hocharbeiten, ne? Dass ich dieses Schwert nutzen kann. Wenn man da alle 2 Minuten ein Ultra-Mega-Schwert bekommt, dann ist auch irgendwann mal, glaube ich, die Luft raus. Und dann denkt man sich, toll, jetzt habe ich alles, was ich wollte, so ungefähr. Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe den Multiplayer jetzt noch nicht ausgiebig getestet. Ich habe nur einige Missionen mal mir angeguckt gehabt und habe da jetzt... Also technisch ist es wahrscheinlich wirklich großartig, aber ansonsten habe ich jetzt da keine Modis gefunden, die ich jetzt nicht in anderen Spielen auch hätte irgendwie so. Ja gut, aber ich meine, das ist ja bei Ego-Shootern allgemein so, dass neue Modis werden ja wirklich nur sehr, sehr, sehr selten erfunden. Und ich vergleiche immer wieder gerne, es gibt ja dieses eher langsame Battlefield, wo man wirklich sich nicht unbedingt langsam, aber halt eher behäbige nach vorne bewegen hat und dort dann quasi kämpft. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel Unreal Tournament, was einfach nur eine Reizüberflutung für viele ist. Und Modern Warfare befindet sich halt tatsächlich in der Mitte. Das ist genau zwischen langsam Schleichpassage und vorsichtig vorgehen und einfach mal rumrushen und rumrennen quasi und mit der P90 um sich ballern so ungefähr. Mhm. Und es funktioniert. Also wie gesagt, ich spiele Modern Warfare 1 immer noch. Hab's gestern das letzte Mal wieder gespielt. Und es macht nach wie vor Spaß. Aber ich spiele tatsächlich Modern Warfare 1 zurzeit lieber als den zweiten Teil, weil einerseits PC, Dedicated Server ist ja so eine Sache, Matchmaking, und andererseits ist es halt so, dass ich finde, dass Modern Warfare 2 zu viel hat einfach. Zu viele Killstreaks, da hat die ganze Zeit irgendjemand einen Helikopter oder einen Airstrike oder einen AC-130, mit dem er um sich bombt. Und irgendwann mal denke ich mir, ich will ja normalen Ego-Shooter spielen und nicht Gadget 2000 oder sowas. Mhm. Jetzt fühlt sich vielleicht noch ein bisschen an wie die so ein bisschen zu spät gestartete Beta-Phase, wo man noch die Balance ein bisschen austarieren muss, ne, bevor dann die sagen, nee, ich glaube, wir machen mit dem nächsten Patch ein bisschen weniger Gedöns rein. Wobei es halt, ich meine, ich habe es jetzt ein paar Stunden lang bisher nur spielen können, den Online-Modus. Vielleicht lodet sich das dann irgendwann mal ein und man gewöhnt sich dran. Für mich war der Einstieg in Modern Warfare 1 sehr viel einfacher. Also das habe ich tatsächlich eine halbe Stunde gespielt und fand es schon geil und konnte nicht mal aufhören. Modern Warfare 2 hatte ich halt tatsächlich nach 1-2 Stunden nicht mehr wirklich Lust weiterzumachen. Aber ich habe es noch nicht so lange gespielt wie jetzt den ersten Teil und kann daher jetzt noch kein absolut endgültiges Fazit dazu sagen. Aber so vom Gefühlten her gefällt mir der erste Teil nach wie vor besser, der Online-Modus. Ja, es wird sich wahrscheinlich wirklich herauskristallisieren, erstmal, wenn die Spielstunden gestiegen sind bei den meisten Leuten bei Modern Warfare 2, weil allgemein, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn der erste Funke noch nicht überspringen wollte, dann wirst du natürlich auch sagen, ah Mann, das ist aber Modern Warfare 2 und beim ersten, da hat es ja so gut geklappt, ich muss mich da jetzt rein verbeißen, ja, weil jetzt alle spielen das und dann muss ich das auch spielen. Spiel war das, teuer genug. Genau, ich habe ja 10, 15 Euro mehr dafür bezahlt. Genau. Ja? Die coolen Jungs auf dem Pausenhof spielen es auch alle, deswegen muss ich das jetzt auch zocken, so ungefähr. Eben, ja. Über die Dedicated Server hattet ihr kurz gequatscht? Ja, also das haben sich ja viele PC-Spieler beschwert, dass wenige Leute darüber gesprochen haben. Es war halt nun mal so, dass die von Infinity Ward irgendwann mal gemeint haben, aufgrund von Balancing-Gründen und aufgrund von Cheat-Gründen und Raubkopien und sonst was, sind die Dedicated-Server weg. Das heißt, Infinity Ward bestimmt jetzt, auf welchen Server wir gehen und auf welchen nicht und mit wem wir quasi zusammenspielen. Das ist bei den Konsolen gang und gäbe. Ich meine, Halo hat es vorgemacht und da funktioniert es wirklich hervorragend. Ja, es ist auch ein Zwang fast bei Konsolen eben, weil du kannst jetzt dir nicht eben selber einen Dedicated Server aufstellen, also quasi einen eigenen Recht. Also Dedicated Server, für die, die es nicht wissen, ist eben ein separater Rechner, den man sich ins Netzwerk reintut, ob man jetzt lokal spielt oder im Internet, der nicht am Spiel selber teilnimmt, aber sich nur darum kümmert, das Spiel dort zu hosten. Bedeutet also, dieser Rechner ist exklusiv dafür abgelegt, zu managen, welche Spiele darauf gehen und so weiter, und hat dann nicht den Nachteil, wenn jemand selber drauf spielt, dass er gleich die Leistung mitbenutzt wird oder dass der Host eines Rechners, der hat ja meist einen gewissen Vorteil, wenn der das Spiel dann leitet, weil der hat keinen Lag eben. Ne? Der ist direkt auf seiner Maschine und alle kommen zu ihm und spielen. Wenn dann ein Dedicated Server drin ist, der kann sich exklusiv um alles kümmern und alle haben unter den gleichen Voraussetzungen dort zu kämpfen, was der Fairness natürlich sehr zuträglich ist. Und das wurde jetzt hier eben rausgestrichen bei Modern Warfare 2 aus den Gründen, die du genannt hast, ne? Ja, und für PC-Spieler ist es halt doppelt schlimm, weil auf dem PC hat es wirklich so lange gelebt, weil es eben Mods gab und verschiedene quasi kleine Manipulationen am Spiel, dass es sozusagen besseres Balancing ist laut den Spielern. Zum Beispiel, dass die Spieler gemeint haben, ich finde jetzt den bekannten Granatwerfer, die Noobtube, zu nervig. Ich will, dass die auf dem Server verboten wird. Dann konnte man den Server quasi aufstellen und könnte spezielle Regeln vergeben oder Waffen stärker und schwächer machen. Und es geht nun einfach nicht mehr. Man ist jetzt dazu gezwungen, das zu spielen, wie es Infinity Ward will. Und Konsolenspieler kennen es schon, die stört's nicht, aber PC-Spieler sind dran gewohnt, eigene Maps erstellen zu können, eigene Mods erstellen zu können, und es geht nun einfach nicht mehr. Und das ist halt für viele wirklich ein Grund gewesen, sich da richtig drüber aufzuregen, was ich als Hauptkonsolenspieler nicht komplett nachvollziehen kann, aber als Gamer natürlich nachvollziehen muss. Ja, natürlich. Also wenn du viele Jahre eben mit speziell PC-Gamern dann zu tun gehabt hast, also ich habe auch viele Jahre ein Internetcafé mitgeleitet und dementsprechend dort eben ganz groß Ego-Shooter im Netzwerk und so weiter und von wegen Dedicated Server, die ist natürlich, du hast dich als PC-Gamer anders erzogen, was das Spielen angeht, speziell im Online-Bereich. Mhm. Ne? Online wurde auf dem PC schon gespielt, da wurde auf der Konsole gerade mal hier... so wie es heute momentan ist, das ja quasi jeder Online-Spieler, speziell dann eben dadurch, dass du mit Xbox Live so ein großes Netzwerk hast, wo das einfach so wirklich einfach Plug and Play und so weiter ist. PlayStation Network auch eben. Dass PC-Gaming eben dadurch, dass mehr jetzt auf Konsole verkauft wird, von den Ego-Shootern speziell, als auf dem PC, wird es eben also mehr angeglichen in Richtung Konsole, das Spiel. Und da haben natürlich die alteingesessenen PC-Fans ein bisschen geraten ins Hintertreffen, was ihre Gewohnheiten, ihre Geflogenheiten angeht. Ne? Und es muss irgendwie wohl auf einen Nenner anscheinend gebracht werden. Ich weiß auch nicht, gibt es Gameplay untereinander unter den Plattformen? Also Xbox mit PS3 und PC-Spieler? Oder? Soweit ich weiß, wieder nicht möglich. Also ist wieder nicht möglich, aber trotzdem immer diese Restriktion, weil dann finde ich es ein bisschen unverständlicher, wenn du dann auf keinen gemeinsamen Nenner kommen musst, was das Multiplayer-Gameplay angeht, dann kann man den PC-Spielern ja diesen kleinen Vorteil überlassen ruhig. Also ich gehe mal davon aus, dass Activision wieder Geld im Hinterkopf hat. Wie kommst du darauf? Nee, also ich meine, ich habe mich ja vorher deswegen genau informiert, was so die großen Motive waren. Und wenn man ins Internet geht und nach Cracked Call of Duty 4 Servern sucht, das sind quasi, ich weiß nicht, ob ich das offen sagen darf, aber das sind halt nun mal Server, wo man ohne richtigen CD-Key spielen kann. Und davon gibt es eine Menge. Und das sind halt für jeden Spieler, der da online ist, sind es wieder 60 Euro, die quasi Activision durch die Lappen gehen. Aha. Und die haben sich halt gedacht, nö, jetzt Schluss mit diesen Servern, wir machen das jetzt so, dass wir alle dazu zwingen, unsere Dienste so und so zu nutzen. Ich meine, sie haben sogar einen Steam-Zwang ins Spiel integriert. Stimmt, dass du es über Steam aktivieren musst, auch wenn du es gekauft hast. Ne? Und das ist eigentlich aus objektiver Sicht gesehen wieder ein absolutes No-Go. Ich meine, alle beschweren sich über Securom von EA, weil das Zwangsinstallation ist. Ich glaube, dass die Steam-Geschichte eben seitdem Half-Life 2 das eingeführt hat, was damals ja noch was viel, viel Größeres war, wo nicht jeder Internetverbindung, also nicht so gut verbreitet war wie heutzutage, dass du das Spiel, nur, selbst wenn du die CD kaufst, nur spielen kannst, wenn du online bist, dass es mit dazugehört. Natürlich, wenn man das von der Activision-Seite dann aussieht, das macht natürlich dann auch Sinn, wenn sie der Raubkopiererei speziell auf dem PC dann eben einen Riegel vorschieben können, weil die Vergleichszahlen waren eben, ne, du hast auf der Konsole von diesen 13 Millionen entfallen wirklich 11 bis 12 Millionen auf die Konsolenfassung über beide Plattformen verteilt. Mhm. Und PC hat eben 100.000, ich glaube, die haben die Millionen zuletzt durchbrochen, aber das ist eine riesige Diskrepanz bei einem Genre, was eigentlich auf dem PC ganz groß ist. Und ich glaube nicht, dass viel weniger Leute auf dem PC das gespielt haben. Die sind eben dran gewohnt, wir können es runterladen, wir können es cracken und dann spielen wir es auf den eigenen Server und mir ist scheißegal, ob ich Geld dafür ausgebe. Ja. Die Mentalität ist, obwohl es natürlich auch Kopien auf den Konsolen gibt, auf der 360 jetzt, auf der PS3 nicht. Auf 360 hat man es ja gemerkt mit den ganzen Bands in letzter Zeit, ne? Eben, aber da ist natürlich, das ist nicht so leicht, wie du es auf dem PC dementsprechend bewerkstelligen kannst. Und bei vielen Leuten ist es dann eben was diese Kopiergeschichten dann angeht. Wenn eine kleine Hürde da ist, ach, mir auch egal, ich kaufe das Spiel jetzt. Ne? Ja. Scheiß drauf. Ich wollte gerade sagen, das hat dem Erfolg des Spiels, glaube ich, nicht so viel Abbruch getan. Genau, weil da einfach die Hürden sind, es sind, auch wenn sie kleine Hürden sind, wenn du weißt, wie du da irgendwas umbauen lassen kannst oder sonst was, da kannst du dir natürlich dementsprechend die Systeme besorgen, wo das funktioniert. Aber dementsprechend ist einfach eine andere Mentalität, die sich durchgesetzt hat. Ist ja ein bisschen anders als von den PlayStation 1-Tagen, ne? Wo die, was weiß ich, Leute, du Leuten dann Zeug geben konntest und die konnten alles auf ihre Spindeln dann draufbrennen voller CDs und hat bei dir dann funktioniert. Das ist ja ein Unterschied jetzt hier, da musst du dann irgendwelche ganz komischen Umbauten dran machen lassen und das ist anders, als auf dem PC runterladen, CD-Crack oder sowas damit drauf zu tun. Mhm. Und schon spielst du da online bei einem Call of Duty. Ne? Hier riskierst du deinen Xbox Live-Account, wenn deine dein Konsole... Leben. Dein Leben, dein Gamerscore, ja. Ich werde definiert durch meinen Gamerscore und das möchte ich nicht riskieren, also gebe ich Geld für Modern Warfare aus. Also mag das ein durchaus sinniger Schritt sein. Ich weiß auch nicht dementsprechend, ob die ganze Dedicated Server Diskussion eben so dieser typische Sturm im Wasserglas dann ist. Ne? Ja. Die Leute, es sind eben nicht mehr so viele Leute prozentual gesehen übrig, die das auf dem PC dann auch gekauft dann in der Form spielen würden. Ne? Und die regen sich aber eben dafür 20 Mal so auf. Ne? Ja, aber ich meine... Die müssen ja auch schon genug hinnehmen, die armen PC-Spieler. Ja, aber ich meine, als PCler hat man ja, also als Käufer hat man ja dann doch irgendwie... Als Käufer ist du natürlich der eingeschissenste von allen. Ja, weil letzten Endes sind halt die Leute, die ob sie das Spiel jetzt cracken und illegal besorgen oder neu kaufen, ist es so, dass sie halt diesen Nachteil haben. Weil Dedicated Server fallen weg, die waren früher super klasse und jeder fand sie klasse und toll. Mhm. Nun ist es nicht mehr der Fall, egal ob ich das Spiel mir kaufe oder nicht, ich habe sie einfach nicht mehr. Und in dem Fall ist es so, dass halt Activision meint, es gibt in eurer Herde quasi 2-3 Leute, die den ganzen Tag lang Schwachsinn machen und deswegen muss die ganze Klasse jetzt nachsitzen. Ihr könnt uns alle mal. Ja, wir kriegen genug Geld von den Konsolenleuten, euch brauchen wir nicht so wirklich. So ungefähr. Ich meine, Activision, man muss es sagen, die Call of Duty-Reihe war früher ein PC-Titel und was für eine. Und da sind sie groß geworden. Und nun sagt Activision, ja wisst ihr was, ihr könnt uns mal kreuzweise, die Konsolen bringen uns mehr Geld und adieu. Ja, das sagt der Herr Kotick ja auch eine. Bobby Kotick, der Activision-Chef, genau. Der ein bisschen verstrahlt ist, sagen wir mal so. Ja, so ein bisschen. Über Richard Cello nicht beliebt, na jetzt haben wir Activision, das ist wieder EA eben, und Activision. Eben, EA freut sich ein Loch in den Bauch. Sie haben es auch echt verdient, also in letzter Zeit sind sie toll, ich mag EA. Ja, ich mag EA auch, in den letzten Jahren haben sie viel, vor allem was ihre Franchises und Spiele angeht, für mich immer noch Dead Space, das große Spiel, das gehört jetzt hier nicht dazu. Ja. Ich habe schon genug Werbung für EA gemacht, ich habe ein Dragon Age. Also ein Dragonage. Dragonage. Wie wir Franzosen sagen. Genau, auch Origins. Jedenfalls, schade, dass die Dedicated Server weg sind. Aber Activision, sie können es machen. Es wird trotzdem gekauft und es zeigt mal wieder, wie stark Activision die Hand drauf hat, einfach eben. Auch so. Ne? Und das ist eben auch der Punkt, eben, also Call of Duty jetzt mittlerweile 2-3 Wochen raus, ungefähr. Zwei Wochen ist ungefähr aus und hat gleich am ersten Tag wieder Rekorde gebrochen, was Verkaufszahlen angeht, durch Vorbestellungen, durch Special Editions und so weiter. Hat, glaube ich, wenn man es auf Dollar umrechnet, war das US-Einspielergebnis, was so 300 Millionen Dollar am ersten Tag dann eingespielt hat? 550 UK war, glaube ich, die erste US, Woche. Die erste Woche. Genau. Also das kann man in dem Maße vielleicht mit einem Kinoblockbustern dann dagegen setzen. Also es gab ja... Transformers hat, glaube ich, sogar weniger eingespielt in der ersten Woche. Transformers hat knapp 200 Millionen Dollar in den USA eingespielt. Es gab eine Website... Es gab eine Website, die hieß, ich glaube, es war Kotaku sogar irgendwie. Die haben eine Aufstellung von quasi den besten Neueinsteigern Steilgang über die ganzen Medien verteilt gemacht. Das war Musik, das war Film, das war natürlich Spiele. Und bei Spielen hat Modern Warfare natürlich den Klassenprimus GTA 4 um Längen, glaube ich, sogar geschlagen. Also das war ja bisher das meistverkaufteste Spiel innerhalb einer Woche oder am ersten Tag irgendwie so. Auch und bei Musik war es halt auch das schnellst verkaufteste Medium auch im Vergleich dazu. Und also die haben schon einige, auch bei Filmen war es, glaube ich, so, dass die da in der ersten das Einspielergebnis ist eben, also speziell in Amerika wird eben gerne das Einspielergebnis des ersten Wochenendes gegengerechnet, um da den Erfolg eines Filmes beizumessen. Zum Beispiel ein Batman hat so knapp an die 160, glaube ich, waren es im ersten Wochenende oder so. Mehr weniger eingespielt hat als ja, aber ich weiß nicht, ob es weniger Einspielergebnisse waren oder es waren so zwei Sachen. Das erste Tagesergebnis sozusagen, wo die Leute gleich sofort dahin rennen. Bei einem Film hast du natürlich nur eine relativ limitierte Anzahl an Kinoplätzen oder Kinosälen und Plätzen, wo das rein kann. Es kann nur bis zu einem gewissen Grad gehen. Aber sagen wir es mal so, es war erfolgreich. Es war sehr erfolgreich. Also egal. Schon am Anfang. Egal, was Sachen, die du dann natürlich als Käufer erst nachher gesehen hast, von wegen Plot und Gameplay und Dedicated Service und sowas, die haben die Leute nicht davon abgehalten, trotz der Berichterstattung im Vorfeld das Ding zu kaufen, wie blöde. Ja, also dann müssen sich die Gamer an die eigene Nase fassen, weil wenn die Gamer bereit sind, mehr auszugeben, wenn die Gamer bereit sind, quasi ohne Dedicated Server zu spielen und die ganzen Witze und Tollereien, die Activision betreibt, einfach akzeptieren und trotzdem kaufen, ich meine, dann haben sie doch recht, Activision, weil dann soll Activision über das neueste Modern Warfare für 100 verkaufen. Im Endeffekt natürlich, wenn du das an die Käufer gegenrechnest, die dann dementsprechend schon vorher gewusst haben, Dedicated Server, und ich habe mich jetzt speziell entschlossen, das nicht zu kaufen. Viele sehen das ja erst, wenn sie das Spiel gekauft haben, ne? Haben sich im Vorfeld vielleicht gar nicht für die Berichterstattung interessiert und schauen dann, das würde sich, also sowas zieht sich dann immer eigentlich ins nächste Spiel nach. Ja. Na, wenn du von dem einen ganz großen Spiel dann enttäuscht wurdest, dann kaufst du das andere nicht mehr. Deshalb haben auch alle Matrix Reloaded angeguckt, aber niemand mehr Matrix Revolution. Oh, hat er immer noch genug eingeschrieben. Ein schwarzer Tag in der Filmgeschichte. Nein, aber ich glaube, ich glaube auch, dass es wirklich ein Problem war, weshalb viele sich das Spiel vorbestellt haben, auch hier in Deutschland, weil es halt anfangs hieß, es ist ungeschnitten. Und das wurde ja, ich glaube, es war nur ein paar Tage vor Release, wurde das dann offiziell verkündet oder wurde das ja dann durch die 4Players-Redaktion quasi aufgezeigt, dass es dann doch nicht das ganz doch nicht so ohne Schnitte ist. Ich glaube, wir müssen jetzt eben zu dem Punkt kommen, dem großen Elefanten im Raum, um den sich auch... Ich meine nur, es ist halt gerade das, glaube ich, auch bei vielen Spielern gewesen, die haben sich das gekauft und haben gesagt, oh ja, es ist uncut irgendwie so, und haben erst zu spät, glaube ich, auch erfahren, dass es eben halt nicht uncut ist irgendwie so. Aber dann, ich meine, dann sind sie tatsächlich selber schuld, wenn sie sich nicht informieren. Weil woher sollen sie das wissen? Bei wem sollen sie sich informieren? Wenn schon auf der Packung draufgedruckt ist uncut, das ist ja, es kann ja nicht uncutiger sein, als auf der Packung draufsteht. Steht es auf der Verpackung drauf? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde aber gerne wissen, wie hoch die Anzahl der stornierten Vorbestellungen dann tatsächlich ist. Ja. Also ich kenne halt viele Leute, die sehen erst einen Trailer, meinen, okay, ich habe mir das Spiel jetzt vorbestellt, weil es total geil ist. Ungefähr. Ich weiß nicht, wie viele davon tatsächlich bis zum Ende durchziehen, obwohl sich am Ende rausstellt, dass das Spiel Schrott ist. Aber Activision hat geschickt Informationspolitik betrieben, dass sie alles immer so kurz vor knapp nur veröffentlicht haben. Und halt, man muss der Marketingabteilung echt ein Lob aussprechen, weil die haben das Teil perfekt vermarktet. Sowohl mit Kontroversen, Pressemaulkorb, Kontroversen. Ist eben hier die Arroganz des Marktführers, eben die da durchgeschieden hat, wie sie sich dann dementsprechend präsentieren können und trotzdem wissen, das Ding wird sich wie Bilder verkaufen, ne? Das sollte man vielleicht auch mal ansprechen. Es ist so, dass der Presse vorher keine Muster gegeben wurden vor Release, weil man anscheinend genau gewusst hat, wenn die negativ darüber berichten, ist es schlecht für unsere Verkaufszahlen, aber es wird sich verkaufen wie blöde. Also soll die Presse schön warten, bis wir alle unsere Käufer haben und dann kriegen sie ihre Dinger. Genau, das ist die gleiche Politik bei Kinofilmen eben. Wenn du schon weißt, dass da einfach du einen Film hast, der jetzt bei den Kritikern nicht unbedingt gut ankommt, ob es jetzt ein Slasher oder Comedy oder sonst was Film ist, der wird einfach nicht vorab gezeigt, weil die Leute, die reingehen, die gehen dann dort rein. Aber wenn da jemand von irgendeinem Kritiker ein schlechtes Review oder eine schlechte Besprechung dann bekommt, das könnte vielleicht eine Handvoll Leute noch umstimmen und es bringt ja keinen positiven Nutzen. Ja, aber es wurde ja dann halt auch noch am Anfang, hatte ich ja kurz anfangs auch nochmal drüber gesprochen, irgendwie so, diese ominösen Szenen, die im Internet aufgetaucht sind, die alle doch sehr viral-mäßig. Ein Eyecatcher, die waren halt ein Eyecatcher, ob sie nun kontrovers waren oder nicht, es war so ein absolutes boah, also das hatten wir ja bisher noch nie irgendwie so in einem Videospiel. So, das müssen, also es war jetzt nichts in dem Sinne negativ, dass man sagen würde, es hätte dem Verkauf des Spiels geschadet. Diese zwei Videos, wo es am Anfang hieß, oh ja, es sollte ja gar nicht rauskommen, dieses mit dem Third-Person-View. Die Third-Person-Ansicht von einem Franzosen, der schlau genug war, sich im Bildschirm noch reflektieren zu lassen. Genau, von dem ja auch das zweite Video dann kam. Wer hätte das gedacht, ne? Ja, genau. Und das waren halt alles so Sachen, wo ich mir sage, so, die haben das ja schon im Vorfeld irgendwie versucht, an die Öffentlichkeit zu bringen. Diese, also viele große, kontroverse Dinge, die aber, wo die ganz genau wussten, glaube ich zumindest, dass das die Käuferschicht, und wenn es nur, sagen wir mal, 60% der Käufer sind, irgendwie sowas von anstacheln werden und sowas auch von den Medien auch aufgesogen wird, dass darüber berichtet wird irgendwie so. Die Frage ist halt, was hätten wir als Presse machen sollen, weil einerseits haben wir ja diesen Hype und diese Kontroverse und diesem, es war ja nun mal interessant, es hat halt sicherlich auf sehr vielen Seiten Klicks gebracht, dass darüber berichtet wurde, oh mein Gott, Flughafenszene, da klicke ich jetzt drauf. Wir als Presse haben darüber berichtet, weil wir es halt einerseits einfach die Pflicht haben, über solche Dinge zu berichten, die halt problematisch sind oder kontrovers. Andererseits waren wir ja dann irgendwie ein Teil von dieser ganzen Werbemaschinerie. Ja, ich glaube, wir sollten noch mal ein bisschen kurz vorgreifen. Natürlich Flughafenszene. Ach so, ja, der Elefant, jetzt ist es genau. Soweit. Der große Elefant im Raum und dementsprechend das, worum sich auch speziell, wer die Berichterstattung bei Game One bei uns dann verfolgt hat, wo wir uns einfach, was für uns der wichtige Punkt war, für den wir auch eine klassische Spielebesprechung, die wir hier sonst machen, auch ins Hintertreffen haben geraten lassen, weil das einfach nicht interessant ist. Mhm. Wem sollen wir erzählen, dass er sich Call of Duty jetzt kaufen soll, weil das spielerisch toll ist? Weil jeder hat es sich ja eh schon gekauft. Ja. Ne? Speziell dafür, dass wir eben keine Vorabversion bekommen. Wir haben eben genauso wie alle gewartet, dass wir eine Retail-Fassung haben, dann dementsprechend spielen können und die dann auch zeigen können. Wir machen dann eben keine Vorabtests auf Videos dann hin. Ja. Oder nur damit wir als Erste da sind. Ja. Und das war eben die Sache, die dann quasi den Effekt bei uns ausgelöst hat, den Effekt bei vielen eben berichtenden Medien, speziell in Deutschland, wo auch die Uncuts-Thematik dann wieder dort mit reinkommt, ist eben diese berüchtigte Flughafenszene, die dann dort, so wie du gemeint hast, was das Gameplay angeht, hier Nicole, dass es hin und her springt zwischen verschiedenen Leuten. Es gibt da ein Level, ich glaube, da verraten wir auch jetzt nicht zu viel und also es haben eigentlich schon alle gesehen. Es hat wohl fast jeder gesehen. Schon alle gesehen. Ein Level, wo du... Und wenn, vielleicht sollten wir jetzt vorher sagen, dass es vielleicht anstößige Inhalte haben sollte und wer das jetzt nicht hören möchte, sollte jetzt wegschalten. Genau. Ja, oder einfach Finger in die Ohren und 7 Minuten lang la la la la la la. Genau. Dann passt es in der Hinsicht. Genau. Aber in dieser berühmt-berüchtigten Szene ging es darum, dass du quasi einen CIA-Agenten spielst, der sich undercover bei diesem Terroristen Makarov... Makarov war es, ne? Makarov, ne? Das kommt durcheinander. Der Russe da. Der sich bei den Russen dort mit dem zusammengeschlossen hat und in einem russischen Flughafen ist. Ja. Und dort wird eben ein Terroranschlag auf diesen Flughafen verübt, dass du dann aus einem Fahrstuhl rausgehst und dann du bist in dieser Truppe drin mit deinem versteckten CIA-Agenten, der natürlich dort dann mitläuft und die Terroristen erschießen alle Flughafengäste, die dort auf ihre Flieger warten und richten da ein Massaker an auf dem Flughafen. Und du bist als Mitläufer dort dabei in bewusstem langsamen Gang. Ne? Das ist auch nochmal eine Sache. Normalerweise sprintest du und hetzt ja überall bei Call of Duty. Das ist die eine Szene, wo nicht gehetzt wird. Man konnte es gar nicht. Ich hab's versucht. Wo dir das Spiel sagt, dass du jetzt genieße mal, dass da unschuldige Zivilisten gerade über den Haufen geballert wurden. Ja, genießen, okay. Lass es auf dich wirken. Sagen wir es mal so. Ja, also wenn das die einzige Stelle im Spiel ist, wo du so eine Art Wirkung auf dich oder das Spiel auf dich überhaupt wirken lassen kannst, das zeugt von, also bei mir würde das sagen, als Spielersteller, guck mal, das ist die beste Szene, die ich jetzt gemacht habe im Spiel. Jetzt du als Spieler, lass es mal auf dich so richtig wirken, genieß es mal. Ne? Lass dir auf der Zunge zergehen, dieses Bekannte. Genau, ne? Schieß den doch mal wirklich genüsslich in den Kopf, dem Typen, der da unten herumkriegst. Da, darfst du ja nicht. Das darfst du nicht. Das ist die Sache, die dann das Uncut-Ding dann eben dann nochmal mit reingebracht. Ja, genau. Diese Szene war eben reingetan in das Spiel quasi von Infinity Ward. Von sich aus, wir sind die Storytelling-Meister und das ist irgendwie, wir zeigen, wie böse es ist, ein Terrorist zu sein, indem du einen spielst. Was natürlich in Deutschland speziell mit der ganzen Indizierungs- und Amoklauf und so weiter Problematik hier natürlich überhaupt nicht tragbar gewesen wäre. Ja. Hat man für Deutschland die Restriktionen reingetan. Im Originalspiel, in der ungeschnittenen Fassung, ist dann eben so, sobald du auf die Zivilisten schießt, passiert da nichts, du bringst sie um. Als Terrorist, wenn du in der deutschen Version auf diese Zivilisten dann draufschießt, dann ist dann ein Game Over dann dort. Genau, dann musst du die Mission quasi nochmal von vorne anfangen. Musst du die Mission noch quasi nochmal machen. Und du kriegst ja halt am Vorfeld halt dann noch noch, bevor das Spiel überhaupt startet, den Hinweis halt, ob du diese anstößigen Inhalte, von denen du eigentlich gar nicht weißt, was da jetzt eigentlich auf dich zukommt, überspringen willst oder nicht. Was, wo du dir selber natürlich sagst, okay, du hast überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Genau, ist das irgendwie elementar wichtig fürs Spiel, storytechnisch? Es ist tatsächlich wichtig für die Story, und wenn man die Mission nicht spielt, es wird ja dank genialem Storytelling auch nicht näher erläutert. Das heißt, wenn ich diese Mission überspringe, habe ich keine Ahnung, was eigentlich passiert. Aber sie hat auch quasi null Bindung oder null Folgen, wenn du es überspringst. Ja. Du würdest, also sie könnte genauso gut fehlen, also was speziell den Inhalt und das Storytelling angeht, und du würdest nichts vermissen dort. In der Hinsicht ist es, finde ich, schon anders, weil du bekommst ja halt dann quasi damit eigentlich den Anstoßpunkt, weshalb diese ganze Geschichte überhaupt unter den Ländern passiert. Das ist so der Ausgangspunkt war, warum jetzt dieser große Krieg dann ausgebrochen ist und warum dieser Makarov da so der böse Makar ist. Genau. Also es wird ja halt, du bist ja halt quasi in dieser Terroristengruppe und du schießt da diese ganzen Leute ab und sage am Ende irgendwie so, ja, passiert das auf, und das. Auf jeden Fall soll das ein bisschen vorgestellt werden. Es ist der Auslöser für die nachfolgenden Ereignisse, sagen wir es halt so. Aber in der Hinsicht brauche ich das als spielbare Sequenz. Das ist für mich jetzt dann der entscheidende Faktor. Also ich würde es schön finden, wenn es drin wäre, aber wenn ich es übersprungen hätte, hätte ich wahrscheinlich noch weniger verstanden. Nein, ich meine, brauche ich das Ding von spielerischer Hinsicht einfach, muss ich das spielen oder hätte es gereicht, dass ich da eine kurze Cutscene sehe, wie der Typ am Anfang die Leute da ummäht oder irgendwie sowas macht. Oder wenn, dass du dann spielerisch ganz klein mit eingebunden bist, weil das ist hier aber wirklich ein, ja, drei, vier Minuten durchlaufen und ein wirklich ein Massaker, ein Amoklauf, an dem man dann dort teilnimmt, der bewusst so inszeniert ist, damit man als CIA-Agent in seiner Rolle nicht auffällt, geht man eben auffällig langsam hin und würde den Leuten in den Kopf schießen, wenn es in der Uncut-Version so ist. In der deutschen Version hast du eben diese Restriktion drin, dass das Spiel dann Game Over geht, aber das ändert ja am Level-Design eigentlich nichts, dass er so darauf ausgelegt ist. Mhm. Nee, aber man sollte halt auch überlegen, dass, ich meine, als Entwickler hat man ja auch eine gewisse künstlerische Freiheit und anscheinend haben die Leute von Infinity Ward gedacht, es wäre das Beste für die Inszenierung, für die Atmosphäre des Spiels, wenn man tatsächlich einer der Terroristen ist. Ich weiß nicht wieso, vielleicht wollten sie einfach die Aufmerksamkeit. Das kann sein. Ich meine, Aufmerksamkeit haben sie definitiv bekommen dadurch. Aber andererseits stellt sich halt die Frage, wie du meinst, muss das in dieser Form sein? Ich will es nicht verdammen, dass so eine Szene drin ist. Wenn ein Spiel wirklich eine Szene hat, in der ich zum Beispiel, um mal ein krasses Beispiel zu nehmen, ein zweites Weltkriegsszenario habe, in dem ich Sachen machen muss, die ich moralisch überhaupt nicht vertreten kann. Aber ich mache diese Sachen im Spiel, da würde ich mir denken, wow, das hat mich jetzt echt mitgenommen. Und das ist gut, dass sowas ins Spiel zeigt, weil mir das diese Schrecken dieser Situation und dieser Tatsache und diesen geschichtlichen Hintergrund besser näher bringt. Im Fall von Call of Duty, wo wirklich 90% dieses Krieg ist geil-mäßige und America fuck yeah-mäßige ist, da sehe ich das nicht ein, weil dann kommt es mir vor, als wär's einfach eine Szene, um erstens die Kontroverse zu haben und dieses, guck mal, wir waren die Ersten, die das gemacht haben, wir haben quasi Gigantic Balls, wie genau, es IGN genau, geschrieben hat. Oder, ich weiß nicht, was ist eurer Meinung nach so der große Beweggrund gewesen, dass sie gedacht haben, diese Szene muss genau so drin sein, weil die hatten ja sicherlich andere Vorschläge Ideen. Es ist vor allem, wenn die wirklich Gigantic Balls gehabt hätten, ja, dann wäre es kein russischer Flughafen, sondern ein amerikanischer Flughafen, ne, wo das passiert wäre. Aber die wissen, sobald du dort auf einem amerikanischen Flughafen dort Ammo gelaufen wärst, dann hättest du im Heimatland, wäre das Spiel sofort hier, da gäbe es auch Kontroversen dann eben dort von der Politik her aus. Dadurch, dass du auf dem russischen Flughafen bist, das Spiel wurde ja auch dementsprechend in Russland, glaube ich, jetzt auch sehr stark diskutiert oder teilweise aus dem Handel gezogen, oder es, nicht? Es war anfangs halt die Frage, okay, entweder nehmen wir es aus dem Handel oder ihr nehmt diese Szene komplett raus. Jetzt wurde es bei der PC-Version weggepatcht. Weggepatcht. Per Steam-Patch. Natürlich. Ja, genau. Und bei der Konsolenversion haben sie es, glaube ich, richtig rausgenommen dann auch. Das, ne? Das weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, aus dem Handel jetzt raus, ja. Also es war zumindest der letzte Tenor, den ich wahrgenommen habe. Also bewusst von denen aus, wir möchten eine Kontroverse starten, aber bitte nicht so kontrovers sein, dass wir uns ins eigene Verkaufsfleisch in den USA schneiden. Ja. Na? Was folgt als nächstes? Ne? Dann im nächsten Call of Duty schneidest du auf einmal rein in die Flugzeuge, wie du in die Twin Towers reinfliegst. Oder? Genau, das würde man in dem Fall, also das ist es halt. Diese Jungs von Infinity Ward haben zahlreiche Leute, die danken am Ende vom Spiel in US Navy SEALs, so ungefähr. Das heißt, die haben schon einen gewissen Hintergrund und vielleicht auch finanzielle Interesse, weil sie wissen halt, dass die Amerikaner patriotisch sind und halt lieber ein Spiel spielen, in dem die Amis die Coolen sind. Ja. Also halt ich sag so. Mal so, sie, da sind natürlich, an dieser Stelle sind natürlich klar die Gedanken im Hinterkopf, okay, sie wollte sich da jetzt nicht irgendwie großartig jetzt ins eigene Fleisch schneiden und das eigene Land nicht zu groß irgendwie so quasi dissen, mehr oder weniger. Aber eigentlich tun sie das ja, indem es naja nachher diesen Story-Twist halt gibt, so weißt du, weil da stehen sie ja quasi mehr oder weniger einen ihrer eigenen Leute als schlechten Menschen da. Als Vaterlandsverräter sozusagen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut, aber das ist halt ein Element, das gibt es auch in 24 immer wieder. Ja, natürlich, hier, aber, die Maske runter, Mission Impossible. Ja, so ungefähr, aber 90% der Handlungen und das, was halt im Großen und Ganzen irgendwie unterbewusst hängen bleibt, ist halt immer dieses: Amerika ist toll, wir gehen rein, um die Welt zu retten, wir gehen rein, um den Leuten zu helfen. Also, mir kommt es ein bisschen so wie ein Überbleibsel aus den alten Call of Duty-Spielen. Eben vor, weil natürlich die alten Call of Duty-Sachen sind natürlich Zweite Weltkriegsgeschichten. Mhm. Und da hast du deine Bösewicht- und Heldenrollen klar verteilt, ja? Amis die Guten, Nazis können nur böse sein. Ne? Ja. Und dementsprechend ist diese Mentalität, oder du kannst auch viel klarer eben deine Punkte machen. Ne? Nazis ballerst du über den Haufen und das ist gut so, also waren die schlimmsten Menschen aller Zeiten. Yes. Und wir werden automatisch damit die Guten. Nur natürlich, wenn du das in der heutige Zeit transplantierst, du hast eben nicht mehr dieses direkte Feindbild, da wird eben daraus hier der Terrorist eben draus, der natürlich automatisch gleichzeitig irgendeiner anderen Ethnizität dann angehört, ob es jetzt Moslem oder Russe. Moslem, Russe, ne? Also was im nächsten Teil, Außerirdische. Eben, ja. Also wenn die es noch plakativer hätten machen wollen, wäre es eben ein muslimischer Terrorist oder Kommunisten sind wahrscheinlich auch noch zu, die fallen irgendwie in den Bereich, die sind noch nicht interessant genug, alt genug, damit die für Spiele so richtig verwurstet werden, und modern musst du eben irgendeinen Terroristen dort reintun. Und wenn die vom Storytelling her früher, stell dir mal die Call of Duty Modern Warfare 2 Story so vor, aber transplantiert über Nazis und Amis, dann wäre es natürlich wieder ein anderer Geschmack, den das Teil dort bekommt. Ne? Aber, und das klingt irgendwie so, die können einfach nichts Besseres als das hier, als diese Helden gut, böse, böse. Was man halt, was ich gerne ansprechen würde, was man halt immer wieder hört, ist dieses, es ist doch nur ein Spiel und ihr könnt es wegdrücken. Ich meine, wer von uns hat es denn weggedrückt? Oder wer von uns hat jemals in dem Film, in dem quasi uns vorher gesagt wurde, dieser Film ist für Zuschauer ab 18 Jahren nicht geeignet, so ungefähr, als 16-, 17-Jähriger bitte umgeschaltet. Das hat doch keiner... Hast du ungeeignete Filme geschaut? Ja, Habe ich. Ist natürlich, das ist der Reiz des Verboten oder sowas. Genau. Also wenn du willst, das ist jetzt ein bisschen hart, ne, und ich spreche natürlich, da das Spiel eh ab 18 eigentlich gedacht ist, an Erwachsene, aber als... ist unzweifelhaft, werden es natürlich auch viele, viele unter 18 dann dementsprechend spielen. Natürlich. Für die ist es natürlich ein reizvolles Angebot und vor allem eben so, wie diese Szene inszeniert ist. Natürlich ist das ein Schock am Anfang, aber ich komme nicht umhin um das Gefühl, dass da eben ein Amoklauf als spaßiges Element präsentiert wird. Ne? Ja. Das so, guck mal, wie cool das ist, wenn ich dem jetzt eine reinballe. Und ich habe auch genug Sachen eben schon drüber gelesen von Leuten, wieso, es ist ja ein Spiel und ich habe mal einen Spaß dran, wenn ich die da rumballer, und es wäre noch geiler, wenn da Achievements wären, wenn ich dann umso mehr Leute wegballern kann. Ja, es gibt aber auch die Kontrastimmen. Also es gibt auch viele, die sagen irgendwie so, okay, nee, das gefällt mir nicht oder das fand ich jetzt nicht so gut. Natürlich, aber in der Frage ist es eben, wenn dir das Spiel so präsentiert wird, wenn dir als Spieler dann so ein Teil vorgesetzt wird. Ne, das ist ja immer auch dann die Diskussion gegenüber Leuten, also wir als Gamer müssen ja schon fast immer in diese Verteidigungsstellung dann hingehen. Ja, ne? Du musst immer fast schon in diese Rechtfertigungsschiene dann dort rein, weil du spielst ja Shooter, bist du eigentlich ein Mörder und so weiter? Nein, ich spiele Shooter, weil das dementsprechend ich gerne hier Reaktions- oder so, also es gibt x-fach Gründe, weswegen du als Gamer dann immer in diese Erklärungsnot reingerätst. Mhm. Und ich weiß eben nicht, bei speziell in dem Fall, wie es bei Modern Warfare 2 jetzt mit dieser Szene so gezeigt wurde, ich kann nicht verargumentieren, warum ich sowas spielen würde oder warum sowas als Videogame-Fassung existieren würde. Ich selbst als Person würde sagen, schneid das Ding raus und mach sonst was oder pack es besser rein, aber damit möchte ich als Gamer nichts zu tun haben. Genau das ist es, glaube ich. Ich glaube, es ist ganz einfach nicht für die Spieler, die halt wirklich gesagt hatten, okay, es hat einen gewissen inhaltlichen Wert, es hat auch eine Message, die da produziert wird. Genau das fehlt, glaube ich. Es fehlt dieser gewisse Wert der Szene. Ich glaube, viele haben wirklich auch gesagt so, ja, also das Ding ist echt so lieblos da reingeklatscht oder es wurde echt einfach auch nur so sensationslüstern präsentiert, so wie das langsame Durchgehen. Wie eben halt, dass man halt sagt, okay, in der ungeschnittenen Version darfst du es sogar irgendwie selber die Leute erschießen und sowas halt alles. Ne? Ich glaube wirklich, dass wenn man es gibt im Spiel noch einige andere Szenen, die auch sehr heroisch und auch sehr roh, aber auch dargestellt werden. Mit viel werden. Pathos. Genau. Und dass man da halt sagt, so, okay, man versucht damit zwar eine gewisse Emotion beim Spieler zu hervorzurufen irgendwo, aber gerade bei dieser Flughafenszene funktioniert es deshalb nicht, weil einfach dieses gewisse, okay, was sollte das jetzt so? War es jetzt nur einfach so so offensichtlich, um irgendwie Emotionen zu produzieren, so, weil das war, glaube ich, zu platt, ganz einfach für viele Spieler, die halt auch mehr erwartet haben, gerade von Infinity Ward irgendwie so. Weil dass es funktioniert, finde ich, haben sie auch, wie gesagt, 10 später gezeigt. Da hat es, finde ich, besser funktioniert als bei dieser Szene irgendwie so. Eben, es wirkt wie ein Fremdkörper eben so, plakativ sein um des plakativ sein Willens. Ja, wir wollen Kontroverse wegen. Ja, natürlich, dann du gehst einfach mal hier und haust einem auf den Tisch und sagst, hier, ich hab das härteste und knallhärteste und sonst was Spiel und ich kann es mir erlauben, weil ich bin der Größte hier im Business. Ja. Das war der Buzzer, der schon uns hier raushauen will, aber dementsprechend Es ist schwer, das jetzt eben zu sagen. Also ich finde als Spieler und so weiter, ich finde, die Szene ist so, wie sie dort drin ist, gehört sie nicht rein. Und auch mit dieser halbgaren es wird sofort auf Game Over gemacht, Funktion in der Deutschen, ist sie auch nicht wirklich besser eingebunden, als sie sonst auch wäre. Nein, glaube ich, wirkt die Begründung von Activision war auch wirklich besonders süß, so aufgrund der Kontroversen, die in Deutschland quasi angestachelt wurden und die Diskussion und sowas halt alles, haben wir uns jetzt mal dazu entschlossen, diesen Modus jetzt noch reinzubringen. Yes, aber was vor allem, das kann ja nicht sein, was jetzt passiert ist, ne? Weil ansonsten die ganzen Exemplare wurden ja schon vorproduziert. Ja, es wurde ja schon von vorherein dann gesagt, es ist uncut, aber naja, im Grunde, wenn du dann auf Semantik dann hingehst, ja, wir haben ja nichts rausgeschnitten, wir haben ja was dazu getan. In dem Moment, wo die USK es, quasi seinen Stempel draufdrückt und sagt, es ist ab 18 oder es ist nicht zugelassen, ab dem Moment ist es halt dann auch gebrannt. Das ist ganz einfach so. Ja, natürlich. Und da kannst du halt nicht dann noch im Nachhinein was reinsetzen, weil dann müsste es halt nochmal nachgeguckt werden. Und sowas, so eine Patch-Geschichte kannst du auch nicht immer machen, weil nicht jeder hat einen Online-Zugang, wo er sich automatisch das neueste Patch sieht, dass sowas geändert werden kann. Nee, und dementsprechend muss das im Voran schon auf Disk gepresst sein, so wie es ist. Und das war wohl hier nicht der Fall bei Modern Warfare 2. Die große Frage, die ich mir halt immer wieder stelle, ist, wieder dieses, es ist ab 18, wir dürfen es zeigen, es ist nur ein Spiel. Es wird ja immer wieder gesagt. Ich meine, der Zweite Weltkrieg war grauenhaft. Im Zweiten Weltkrieg gab es beispielsweise auch Vergewaltigung. Was ist, wenn jetzt im neuen Call of Duty World at War 2 man aktiv als Soldat, was weiß ich von welcher Seite, jemanden vergewaltigt? Oder Kinder erschießt. Ja, oder Kinder erschießt. Ich meine, es ist tatsächlich passiert, dieses Geschehen. Es ist schrecklich. Gab es keine Kindersoldaten in Modern Warfare 2 oder sowas? Ich habe sowas neu gehört. Es werden auch keine Kinder am Flughafen erschossen. Nee, also es gab diese Brasilien. Das ist ja gut. Ich sag mal, im Brasilien-Level gibt es eben afroamerikanische Soldaten, wo man halt vielleicht mit einem gewissen Hintergrundgedanken an die nun mal vorhandenen Kindersoldaten in Dings denken muss. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, es ist ab 18, okay. Und als 18-Jähriger ist man volljährig und darf theoretisch tun lassen, was man will, solange es im Bereich des Gesetzes ist. Und ein Kritikpunkt, den ich häufig höre, ist, dass Leute meinen, der Staat bevormundet uns in gewissem Maße, weil er Inhalte rausschneidet. Jetzt stelle ich wieder die Frage, vielleicht auch an die Zuhörer, die jetzt hören, wie würde es stehen, wenn tatsächlich eine Vergewaltigung in einem Videospiel gespielt werden soll? Es ist passiert und wir denken uns danach auch, oh Gott, war das schrecklich, dass wir getan haben. Aber es wird uns als Spiel, als Unterhaltungsmedium, das muss man bedenken, als Unterhaltungsmedium wird uns sowas präsentiert. Eben, wie im Film. Ja, eben, oder auch, also du kannst die Argumentationskette dann immer weiterziehen natürlich, ne? Du kannst in einem Kriegsspiel verbauen, aber du kannst dann genauso gut sagen, okay, ich mache jetzt ein Spiel, wo man kleine Kinder vergewaltigt die ganze Zeit. Ne? Das ist dann für die Leute gedacht, die das natürlich als Spiel spielen wollen, weil das ist ja Meinungsfreiheit und alles erlaubt und so weiter und das würde dich ja vielleicht sogar davon abhalten, richtige Kinder zu vergewaltigen. Das ist so ein Hanebüchen an den Haaren herbeigezogen, wenn ich welche hätte, Argument. Ja. Dieses, es ist doch nur ein Spiel, ist ab einem gewissen Augenblick einfach nicht mehr vertretbar. Und soll ja auch eigentlich gar nicht so wahrgenommen werden, wenn man jetzt wenn ich jetzt Infinity Ward höre und in gewissen Interviews gesehen habe, dann soll es ja halt auch nicht als normales Spiel, sondern als Erwachsenenunterhaltung dargestellt werden, wie jeder andere Film auch. Also wie Film und Ja, ich habe mir schon immer als Erwachsener gewünscht, einen Amoklauf in einem Flughafen abhalten zu können. Es ist also, ja kein Amoklauf in der Richtung, ne? Es ist ja, ich bin ja ein versteckter CIA-Agent, genau. Der langsam da durchläuft. Es ist ein Anschlag. Und ein Amoklauf wäre es nur dann, wenn es tatsächlich Amok wäre. Es ist in dem Fall ein Attentat, um genau zu sagen. Also wir in Deutschland haben eben speziell nochmal die Situation dadurch einfach, dass wir durch die vielen Amokläufe hier gebrannt sind, was sowas dann angeht, dass du einfach hier an Erklärungsnot dann geraten kannst, weil es wird, so traurig es ist, es wird wieder einen Amoklauf geben. Und in großer Wahrscheinlichkeit, da sich Modern Warfare 2 so oft verkauft hat, wird in sehr großer Wahrscheinlichkeit auch Modern Warfare 2 bei dem Amokläufer gefunden werden. Ja, klar. Ja? Überraschenderweise habe ich habe mal so ein bisschen geguckt, schon mal im Vorfeld. Es gab bisher noch keine großen Modern Warfare 2, das Killerspiel hier schlechthin irgendwie so überschriftet. Noch nicht. Eine gewisse andere große Internetseite von einem großen Medium, sag ich mal, hat schon darüber berichtet sogar und hat überraschenderweise, krasser Artikel, hat es nicht irgendwie gebrandmarkt als schaut euch diese bösen Killerspiele an, sondern hat gemeint, es ist unnötig und dumm. Und ich finde, die Person, die diesen Artikel geschrieben hat, hat es irgendwie schon ein bisschen auf den Punkt gebracht, weil er es eben zusammenfasst, diese Szene muss nicht sein. Ja. Und wenn, dann kann sie besser verpackt werden. Also ich meine, ich hab ja nichts gegen emotionale Inhalte. Absolut nicht. Ne? Nee, es gehört dazu. Ja, es gehört halt dazu, ne? Aber dann muss es halt auch wirklich besser verpackt werden. Wenn Infinity Ward sich das schon zum Auftrag macht irgendwo, dann verlange ich das ganz einfach auch, dass man da auch wirklich ganz besonders intensiv halt auch rangeht irgendwie. Ja, also dass man mit dem Thema, das man hat, auch mit dem entsprechenden Respekt umgeht. Ich meine, wir hatten das Gespräch mit Robert Bowling, das Interview, und er meint, es ist ein Thema wie Krieg und da muss man mit dem entsprechenden Respekt damit umgehen und so. Entschuldigung, aber das hat man nicht gemacht. Nee, absolut. Also man nicht. Hat total drauf geschissen, um es mal offen zu sagen, weil Political Correctness ist ja, können wir rauspiepsen, Political Correctness ist hier null, gar nicht vorhanden. In keinster Weise respektiert man hier das Thema Krieg, Irakkrieg, Afghanistankrieg. Es ist Mittel zum Zweck, um mehr Spiele zu verkaufen. Das ist einfach so, wir haben eine Leinwand und die ist halt aktuell in, so ungefähr. Also das ist immer die Problematik bei einem Videospiel einfach. Wenn du einen Film machst, du kannst einen Antikriegsfilm machen. Ja. Ne? Dadurch, wenn du ein Videospiel machst, du hast immer die aktive Komponente drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob jemand überhaupt ein Antikriegsspiel machen kann. Ne? Ich will das gerne sehen. Ich will gerne sehen, dass jemand ein Antikriegsspiel macht, wo ich tatsächlich, wenn ich jemanden töte, nicht diese, ich sag mal, klinisch reine Töten in Videospielen habe. Ja, genau. Ich wurde gerade stimuliert dadurch, dass ich den so cool weggeschossen habe. Ja, ich will mal sehen, dass im Videospiel, wenn man jemanden anschießt, dieser wirklich so rumschreit, dass man ein schlechtes Gefühl hat mal. Ich will sehen, dass... Das war der Effekt, den hatte ich bei GTA 4. Dann, also in den ersten Wochen, weil dort hattest du einfach durch die ganze Physik-Engine, die dort eingebaut wurde, auf einmal, wenn Leute von einem Auto angefahren wurden, die sind ja realistisch zusammengesackt und haben geschrien und so weiter. Und das hat mir als alten GTA-Fan, der eben auf dieses comichafte Übertriebene dort steht, wenn du dort Leute angefahren hast, die sind im hohen Bogen nach oben geflogen dann teilweise, als ob sie von der Rakete angeschaltet wurden. Bei GTA 4 sind auf einmal realistisch zusammengesackt und ich fahre echt bewusst um Leute dort rum, weil ich das weil ich das einfach nicht, also das funktioniert im Bauchgefühl einfach ja, nicht. Ja, es ist nur ein Spiel, aber ich habe ein unangenehmes Gefühl, wenn ich in GTA eine schwangere Frau überfahre, so ungefähr. Gibt es da schwangere Frauen? Gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt gab es aber im Dreier, gab es das unter anderem. Ja, unter anderem. Als Charaktermutter. Ah, okay, weiß ich gar nicht mehr. Also, genau das ist es. Das ist aber auch so dieses, dass viele irgendwie so ihre Parallelen zu GTA 4 irgendwo halt auch sehen und sagen, ja, wieso, da darf ich das doch auch, warum soll ich das denn nicht auch in Modern Warfare 2 dürfen, irgendwie so. Da kann ich doch, da kann ich auf Zivilisten schießen, warum soll ich es nicht in Modern Warfare 2 können, irgendwie genau. so. Genau, das ist eben dann der Kontext, den man immer sehen muss, wie das im Spiel verpackt ist. Natürlich kannst du in dem GTA 4, gibt es da auch einen Flughafen, da sind auch Leute und die kannst du natürlich dann auch erschießen. Na, aber das ist im Kontext dann nicht eben so verbaut, eben mit diesem, du bist jetzt das Mitglied des wirklich offiziellen Terroranschlags, wo du dort hängst, du wirst in Slow-Mo quasi durch den Level gejagt. Mich würde es nicht wundern, wenn dann eben jemand dann, da gibt es bestimmt Musikvideos bei YouTube, wo welche diese Szenen genommen haben und packen dann die Warriors of the World for Manowar. Oder so diese typischen Slow-Mo-Matrix oder Kill Bill-Musik dann immer, die dann immer bei sowas gerne dann verwendet wird. Ja. Na? Guck mal, wie cool das ist. Oder Linkin Park. Übrigens, wenn du dir dein Lieblingsspiel zerstören willst, google den Namen deines Lieblingsspiels bei YouTube und Linkin Park. Ich stehe dazu, ich mag Linkin Park. Okay. Nee, also es geht auch darum, wie gesagt, wie man mit dem Thema umgeht. Wenn man eben ein Spiel macht, wo dieses dieses gesamte Geschehene in einem anderen Kontext steht. Mhm. In GTA ist es nicht so, dass man da reingeht und das Spiel sagt, komm, wir machen jetzt ein Attentat und es wird mega cool mehr dargestellt. In GTA ist klar gewalttätig, das will ich nicht leugnen. In GTA kann man viel machen, aber man wird erstens nicht vom Spiel dazu gezwungen und zweitens finde ich persönlich, die Inszenierung von diesen Szenen ist auf einem komplett andere Niveau. In Modern Warfare wirst du auch nicht dazu gezwungen. Also das muss man der Fairness halber sagen. Du musst aber zuschauen. Nein, ich kann das überspringen. Ja, das ist wahrscheinlich auch die Argumentation der USK, um da mal jetzt so ein bisschen kurz drauf zu sprechen zu kommen, weil die USK ganz einfach auch das wahrscheinlich mit als Haupttenor genommen hat und gesagt hat, okay, man kann es überspringen, wenn ihr das reinnimmt, Activision, lassen wir es durch. Das wird dann auch wirklich der entscheidende Faktor eben gewesen sein. Es geht dann speziell, wenn es dann ein Spiel, was natürlich später von der BPJM dann dementsprechend per Antrag indiziert werden kann. Dort ist als Indizierungsgrund dann immer angesehen, wenn du der einzige Ausweg, um eine Situation zu überstehen, ist, wenn du wirklich Menschen, Zivilisten oder sonst was töten musst und das der einzige Weg ist, der dir gegeben wird im speziellen Falle. Und dass, wenn du keine Möglichkeit hast, was weiß ich, dich durch die Situation zu reden oder es zu überspringen, dann ist wieder okay. Ne? Das sind so diese kleinen Abschwächungen, die drin sein müssen. Und das ist wohl das Zünglein an der Waage, warum es wohl durch die USK jetzt gerutscht ist, ab 18. Was es aber wieder so abstrus macht, ist irgendwie dann auch wieder die Sache, dass solche Sachen durchgehen und sowas wie Left 4 Dead zum Beispiel nicht, wo es nur um Zombies geht irgendwo. Ja, und die dürfen nicht mal am Boden liegen bleiben. Die deutsche Version hat jetzt, glaube ich, auch Blut von Left 4 Dead, aber eben wesentlich reduzierterin, also kein Splatter und solches Gedöns wahrscheinlich ist da nicht drin. Ja, und die Leichen sind halt immer dann noch verschwunden. Ja, das Half-Life-Syndrom, dass sich hinknien und beten, nachdem man die erschossen hat. Ja, also ja, das typische eben natürlich, wir versuchen das abzuschwächen, so gut es geht. Damit es hier dann ist, was natürlich bei einem Left 4 Dead, wo einfach das von dieser Zombie-Atmosphäre dann lebt, ne? Was da eben ein ja, und ich meine, das ist ein Horror-Shooter. Horror ist nun mal nicht Blümchen, ne? Ja, natürlich. Und auch, es ist natürlich im Endeffekt ein kleiner Unterschied, wenn du sagst, es sind Zombies und keine Menschen, weil wenn es richtige Menschen wäre, würde ich mich auch total komisch fühlen, dann so ein Spiel zu spielen. Das ist einfach das kleine, auch der kleine Haken oder den du im Kopf dann haben musst, damit daraus wieder ein spaßiges Spiel wird. Als Horrorfan hat man eben, dann bockt es natürlich, wenn man dann Left 4 Dead dann im Multiplayer zocken kann. Ja, wäre es Left Alive, dann wäre es wieder was anderes. Ja, und das sind halt wieder so Unterschiede, wo ich mir dann wieder sage, okay, da läuft bei der USK, finde ich, auch wenn es unterschiedliche Gremien sind, die da immer die Spiele untersuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Modern Warfare 2 gleich beim ersten Anlauf geschafft hat oder auch den zweiten oder dritten Anlauf brauchte, wie Dead Space. Es ist halt so, dass da unterschiedliche Gremien immer am Werke sind und dass jemand anders, Dead Space quasi oder Left 4 Dead, der jetzt abgekannt ist und der andere winkt es durch. Also. So ungefähr. Ja, genau. Und da sage ich mir auch, okay, das ist vielleicht nicht ganz so das richtige Prüfgremium, um zu sagen, man kriegt eine einheitliche Linie irgendwie in dieses Ganze, okay, wir schauen mal, dass das alles auf einer Linie irgendwie so steht. Ich finde halt genau diese Art, wie es bewertet wird, dieses, okay, das Blut ist jetzt grün und dadurch ist es in Ordnung, ist meiner Meinung nach wieder ein Punkt, um tatsächlich Kritik auszuüben, weil wie soll ein Spieler, es wird ja immer wieder erzählt von der Grenze zwischen Realität und Spiel und so weiter und so fort, wie soll ein Spieler, wenn ich ein Spiel spiele, dann ist es nun mal so, dass ich mich da reinversetze. Ich meine, wer musste nicht halb heulen, als in Final Fantasy VII eine gewisse Person gestorben ist? So traurig. Das hat alle mitgenommen, weil das auch ein emotionales Ding ist, wenn man Videospiele spielt. Und ja, natürlich. Es ist nicht ein emotionales Ding zusätzlich, weil Videospiele, das ist eigentlich alles Emotion, ne? Ja. Also egal, ob du dann den Rausch hast, indem du ein Actionspiel spielst oder dich in einem Jump'n'Run irgendwo herumhoppst oder eine tolle Story bei einem Rollenspiel erlebst oder dich als Mathematiker betätigst, indem du deine Charaktere auflevelst und so weiter. Also jeder spielt Videospiele nur, um gewisse Emotionen da abzurufen, die du im normalen Gebrauch nicht in der Form dann dort machen kannst. Ne? Oder ich spiele dann Rockband, damit ich mich wie ein alter Rockstar fühle, ne? der dann auf der Bühne steht und da richtig abrocken kann. Man schlüpft in eine Rolle. Oder die Punkte dann dementsprechend. Also alles, weswegen man Videospiele spielt, ist Emotion, ist das Erste, was man dadurch damit abrufen will. Ja. Und wenn das irgendwie einerseits die Emotionen natürlich dann irgendwie verändert werden, dadurch, dass du bei einem Left 4 Dead grünes Blut hast oder keine Leichenteile mehr da drum liegen, hört sich natürlich hart an, aber ich habe dann nicht mehr mein Zombie-Erlebnis oder sowas, was ich dort mich als Überlebender einer Zombie-Plage dort fühlen will. Das hast du ja auch bei einem Film nicht. Dadurch, das ist immer das aktive Element in den Spielen. Deshalb war es für mich auch lange Zeit früher sehr schwer, sowas wie ein Resident Evil oder Silent Hill zu spielen. Kein Problem mit Horrorfilmen gucken, aber sobald die aktive Komponente dazu kommt, wo du dort drin bist, wird eine andere Emotion ausgelöst. Man darf das ja auch nicht unterschätzen. Also das ist ja auch gar nicht das, worauf man da hinaus will. Irgendwie so. Man darf es natürlich nicht unterschätzen. Man muss dann natürlich gucken, dass man jetzt sowas wie Manhunt oder solche Sachen irgendwie so, das ja glücklicherweise indiziert ist, dass solche Sachen nicht auf den Markt kommen halt. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Speziell, wenn es, also Manhunt 2 mit der Wii-Edition, wo du die Wiimote als Hackeball benutzen kannst, um Leuten dann den Kopf abzuhacken. Ja, aber so in dem Augenblick kommt halt wieder dieses Pseudo-Argument eigentlich mit, es ist doch nur ein Spiel. Also, Entschuldigung, aber irgendwo muss doch dann für uns eine Grenze sein, dass wir sagen, okay, wir haben einen gewissen Punkt erreicht, ja, den wir nicht überschreiten wollen. Wo wir uns eben denken, okay, die Spieleindustrie sollte jetzt mal langsam Schluss machen mit diesen ganzen, wir werden immer brutaler und es wird immer krasser. Und anscheinend sind wir da noch nicht angekommen. Anscheinend sind wir da wohl noch nicht angekommen. Naja, ja. Also wie gesagt, bei Filmen ist es ja auch so, ich sag mal, es kommt halt alles auf eine Art von der Präsentation an. Ne? Jetzt muss man halt mal gucken, was hat jetzt Modern Warfare 2 jetzt quasi, hat es jetzt wirklich diesen Pionieraspekt gehabt oder hat es uns eher so ein bisschen zurückgeworfen, ne? Irgendwie so? Ja, also, war es negativ oder positiv, dass es rauskam? Das wird sich wohl auch wirklich erst beantworten lassen, erst in ein paar Wochen, vielleicht sogar Monaten, je nachdem. Wir wissen auf jeden Fall, die Situation momentan ist eben sehr aufgewühlt, also und speziell eben unter der Gamer- und der Gamer-Berichterstattung, was das angeht. Und das wäre eben ein Punkt, der vielleicht nochmal wert wäre, dann in der Nachberichterstattung dann nochmal hinzugehen und gucken, wie ist es denn jetzt eigentlich, wie ist es ausgegangen, genau? Ja. Wie das dann dementsprechend wirkt. Ich würde auch fast schon sagen, da ich auch relativ fix gleich weiter mich betätigen muss, arbeitstechnisch. Müssen wir alle. Was tun wir denn gerade? Das ist doch hier der Genuss-Podcast. Also der Genuss, genau. Man genießt es am Freitagnachmittag dann dementsprechend. Aber ich glaube, wir haben ganz gut eigentlich mal über Modern Warfare 2 hier gequatscht und dementsprechend einfach mal dem Thema mal eine breitere Möglichkeit gegeben, dann dementsprechend, was du mehr eben als mit Artikeln oder Videos oder sonst was erreichst. Ja. Einfach mal eine Diskussion dazu starten. Und ich glaube, es würde auch dann dementsprechend interessant sein, einfach wie ihr als Leser, als Zuhörer dann jetzt dass diese Form der Berichterstattung gefunden habt, dass ihr dann dementsprechend Feedback abgebt oder sagen könntet, oder auch dementsprechend an der Diskussion beteiligt. Ne? Dann natürlich einfach Kommentare schreiben, E-Mail schreiben und so weiter. Das sollte ja alles gut mit dabei sein. Und wir können dann mal schauen, ob wir uns dann dementsprechend nochmal zusammensetzen, ob wir das Thema weiterführen, ob wir was anderes dann nochmal dementsprechend bequatschen. Klar. Aber ich denke mal, das war doch eine ganz interessante und fruchtbare Diskussion zu dem Thema jetzt hier. Hervorragend. Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank. Gut, dann, genau, vielen Dank, Gregor. Ich bedanke mich bei dir, Nicole. Ich bedanke mich bei dir, Jamal. Jamal Jafar, Mirkafa. Und wir bedanken uns natürlich alle bei euch, den Zuhörern. Ja, genau, natürlich. Dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Die meisten haben jetzt eh schon abgeschaltet. Wir hörten uns jetzt schon. Nein, ne? Einige hat vorgesprungen, sondern das Ende jetzt nur. Ach so, weil sie Angst hatten, dass sie das verraten, ne? Gut. Ja. Also danke nochmal fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Auf Tschüss. Ja. Tschüss.